Jo, ja, halt das übliche der Pressefo. Ich habe bei das Pressetelefon Anfragen, die da halt eben reingekommen sind. Dann gab es auch noch ein paar Gespräche zwecks Vernetzung mit der Bundespresse, wer da jetzt wie in welchen Mailverteiler aufgenommen wird, damit der Austausch der PMs auch besser stattfindet. Da sind wir aber schon länger dran. Ja, dann haben wir im Presseteam leider Verlust zu melden. Der Holarius hat seine Beauftragung niedergelegt. Also da wird dann zeitnah jetzt auch eine weitere Ausschreibung dann nochmal mit dem Bewerben des Pressesprechers erfolgen. Also hier auch nochmal der Aufruf schon mal, wenn ihr euch vorstellen könnt, im Presseteam, in der AGUA mitzuarbeiten. Ihr könnt dienstags einfach um 21 Uhr ins Mumble kommen zu unserer wöchentlichen Sitzung oder ihr sprecht mich einfach an, wenn ihr Fragen habt, oder was wissen möchtet oder euch vielleicht noch nicht traut, im Mumble was zu sagen, sondern erstmal ein Vier-Ohren-Gespräch haben wollt, meldet euch. Die Ausschreibung, die wird, denke ich, auch bald rausgehen. Ja, dann gab es eine Besprechung zu Gamescom. Da hatte ich letztes Mal ja schon ein bisschen was zu gesagt. Da sind wir in den Vorbereitungen, in Planung. Aufgrund einiger Krankheitsfälle jetzt auch sind weitere Besprechungen jetzt noch nicht erfolgt. Das wird jetzt zeitnah aber wieder passieren. Ich hoffe, dass die Piratengrippe bald verflogen ist bei den Leuten. Ja, dann war gestern eigentlich UA-Sitzung, aber die ist mehr oder weniger ausgefallen wegen dem Deutschlandspiel. Wir waren dann doch zu zweit. Parallel lief dann aber auch noch vom Krähennest ein Podcast bezüglich der Unterschriften sammeln in Brandenburg. Also da hat die Vakuum mit der Anke und ich weiß gerade nicht mehr, wer noch alles da war. Gestern einen Podcast gemacht und dazu aufgerufen, dort zu helfen in Brandenburg. Ja, dann war die LAFO-Klausurtagung, es war dieser ABPT. Da habe ich im Vorfeld ein bisschen Orga für den Campingplatz gemacht und war mit dem Christian zusammen im Mediatorenteam, was, wie er schon sagte, erfreulicherweise relativ wenig zu tun hatte. Dann war noch in der Zeit jetzt die KMV in Münster mit den Vorstandswahlen und ich war bei dem ersten Mumble der progressiven Plattform. Vielen Dank. Und dann der Stahlrabe, der möchte bestimmt auch noch was sagen. Wenn ich soll, möchten, ist so eine Sache. Ja, in veränderlicher Reihenfolge wie immer diverse Tickets und Umlaufbeschlüsse und zusätzlich auch wieder FAT-Tickets. Dann habe ich natürlich meine Lieblingsstammtische wieder besucht. Ich war ebenfalls auf dem ABPT, ich war auch auf der LAFO-Klausur anwesend. Dann habe ich mir den Gründungsmumble der progressiven Plattform mal reingezogen, weil ich das auch sehr interessant fand und auch finden werde, denke ich mal. Ja, und dann bin ich immer noch dabei, ein Ladenlokal für unsere Landesgeschäftsstelle zu suchen. Das ist etwas mühselig, möchte ich das mal sagen. Da kriegt man dann immer Angebote zugeschickt. Am nächsten Tag ruft man an. Total geil, will ich haben, dann sagen die, ah nee, ist schon weg. Ja, es ist schon mehrfach passiert. Müssen wir auch noch mal drüber reden, wie eilig wir das jetzt haben. Dann versuche ich gerade Kontakt zu Beo aufzubauen, beziehungsweise habe ich ja schon so ein bisschen. Das nimmt jetzt aber immer mehr Formen an. Ihr wisst, dass der Landesverband NRW der erste einzige ist, der schon eine brauchbare Entscheidordnung verabschiedet hat. Von daher sind wir da auch so ein bisschen im Lead, würde ich sagen, was mal Testläufe angeht. Das würde ich gerne vorantreiben. Ja, den PGBO Mumble mache ich dann auch immer mit. Und das war es eigentlich so im Groben. Ja, vielen Dank. Dann sind wir jetzt durch mit den Tätigkeitsberichten. Und machen weiter. Womit ich scroll mal die Statistik und die Zahlen und Kundendaten, also und Daten der VKVs findet ihr im Pad. Scroll, scroll, scroll. Und dann fangen wir schon an mit dem ersten Antrag. Der stammt vom XPEC. Ist der da? So möge er hochkommen. XPEC! Jo, hallo Hallo! tatsächlich. Hilf mir auf die Sprünge, ich habe das Pad noch nicht offen. Na sowas, hier, Dings. Einstellung aller Zahlen bezüglich Nebenkosten, Satelliten und Kündigung. Im Prinzip erklärt sich der Antrag von selbst, da wo, glaube ich, irgendwie im Text, wenn ich mich nicht völlig irre, steht, ab dem nächsten Monat ist wegen der Verschiebung jetzt, glaube ich, mittlerweile schon der nächste Monat, aber ich denke, ihr versteht das auch so. Genau, ich kann das Ganze auch mal vorlesen. Er hat geschrieben: Hallo Vorstand, hiermit beantrage ich, beziehungsweise stelle fest, haha, also mit einem Smiley, dass mit Wirkung sofort alle Zahlungen einzustellen sind, die Nebenkosten der Satellitengeschäftsstellen betreffen. Im beschlossenen Budget waren diese eh nur bis Ende Mai geplant. Mittlerweile ist Juni bzw. Juli und eine Klärung, wer diese Kosten in Zukunft übernimmt, ist nach meinem Kenntnisstand unklar. Nach aktueller Beschlusswahl gibt es, as far as I know, keinen Beschluss, der die Schatzmeisterei berechtigt, weiter Gelder zu überweisen. Außerdem beanträge ich, dass zuständiger LAFO sich darum kümmert, dass alle Verträge mit dass alle Verträge, die diese Nebenkosten betreffen, in Klammern Internet, Strom, bla, aha, gekündigt oder gegebenenfalls an lokale Piraten in Räten überschrieben werden, damit dort keine Kosten mehr anfallen. Weiterhin ist bitte zu klären, wer die zwangsweise noch auflaufenden Kosten übernimmt, da die Verträge ja in der Regel alle Kündigungsfristen haben. Teil 1, Zahlungen einstellen und Teil 2, Verträge kündigen, überschreiben. Yo. Diskutieren wir das jetzt? Nee, wir stimmen gleich ab. Dann diskutiert mal bitte. Ja, das war eine Frage. Also ich sehe da eigentlich wenig dran zu diskutieren. Der Beschluss galt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das vertraglich im Hintergrund regeln. Und wer es regelt. Ja, genau. Und wer es regelt. Da nützt uns der Beschluss an sich, den wir vielleicht gleich treffen werden, wenig, wenn wir nicht wissen, wer es macht. Bisher war doch Sasa für die Satelliten zuständig, oder? Nee, Christian, ich habe das relativ früh der Amtszeit abgegeben. Okay, dann habe ich es falsch abgespeichert. Christian. Ja, genau. So, das fällt für mich natürlich zusammen mit der Frage der Landesgeschäftsstelle. Das würde ich gerne zusammen behandeln. Das heißt also mit der Frage, wie eilig haben wir es denn tatsächlich mit der Landesgeschäftsstelle und was machen wir, solange wir die nicht haben, und kündigen wir trotzdem schon alles. Wir können das auch getrennt voneinander betrachten und sagen, ja, hat irgendwie nichts miteinander zu tun und wir haben ja den Beschluss und wir machen das jetzt einfach so und sind fertig damit. Ginge auch. Was haltet ihr von welcher Lösung? Also ich sag mal, das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Es geht ja auch in Anführungsstrichen nur um Zusatzkosten. Also die Kaltmiete und die Mietnebenkosten werden ja weiterhin übernommen. Es geht ja in diesem Beschluss erstmal nur um solche Kosten wie Internet und Strom. Und da wir einfach mal davon ausgegangen sind, dass es genug Räte jetzt gibt, die sich an der einen oder anderen Satellitengeschäftsstelle beteiligen werden, haben wir diesen Beschluss gefällt. Also ich sehe da jetzt den Zusammenhang mit der LGS eigentlich wenig. Der Ad möchte die Diskussion, ob wir jetzt eine LGS demnächst und bald haben oder eben auch nicht, vielleicht nochmal eröffnen und darüber reden. Und unter dem Aspekt, dass man das vielleicht, so könnte ich mir das zumindest vorstellen, erstmal nicht braucht oder sagt, wir entscheiden uns gegen eine LGS, wir finden nichts, wir brauchen sie vielleicht nicht. Das ist möglich in einer Diskussion. Und dann entscheiden wir, dass wir halt das Geld weiterhin für die Satelliten ausgeben. Nee, das tun wir nicht, denn es gibt einen Landesbeschluss. Ja, dann, es geht einfach darum, ob wir darüber diskutieren. Und man kann ja auch einen neuen Beschluss treffen. Also es war jetzt einfach mal rein theoretisch, warum ich vermute, dass der Art einfach gesagt hat, dass wir darüber nochmal sprechen möchten, sollten, könnten. Übrigens stehen in dem Antrag schon Umsetzungsverantwortliche drin. Jo, so ist das. Genau, danke Steffi, so meinte ich das. Und ich will auch gar nicht den Beschluss kippen oder so etwas. Ich möchte mich nur über das Timing unterhalten. Ja, und ich möchte nicht, dass wir hinterher das eine praktisch eingestellt haben, weil diese Nebenkostenunterstützung natürlich auch eine Aussage ist letztendlich zu der gesamten Frage der Satellitengeschäftsstellen und wie die weiter existieren wollen oder können. Und das hätte ich nur ungern, ohne dass wir tatsächlich eine Alternative dazu haben. Und zwar eine, die nicht nur als Beschluss vorliegt, sondern auch als Immobilie. Das wäre mir schon sehr lieb. Ich habe mal gerade eine Frage. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber haben wir darüber nicht schon mal auch in einer der letzten Vorstandssitzungen gesprochen? Und wollte man da nicht mal nachfragen, wie das vor Ort bei denen derzeit ist? Vielleicht gibt es da ja auch schon Planungen, dass das übernommen werden kann. Eine zukünftige Fraktion oder weiß der Gott was übernimmt. Gibt es dazu schon irgendwie Infos? Von meiner Seite aus gibt es da keine Infos. Ich habe da leider keinen erreicht, beziehungsweise ich habe das auch nur bei zweien versucht und die dann eben nicht erreicht. Von den anderen weiß ich es jetzt gerade nicht, aber die Sache ist eben die, wir können das ohnehin nur dort machen, wo wir eine entsprechende finanzielle Unterstützung seitens Fraktionen dann überhaupt haben. Und das ist ja doch durchaus etwas schlechter ausgefallen, als ich mir das noch vor einigen Monaten vorgestellt habe. Ich habe ja davon, bin ja davon ausgegangen, dass wir uns darauf vorbereiten können, dass es genug Fraktionen gibt, sodass das gar nicht das große Thema sein sollte. Jetzt ist die Sache anders eingetreten und da müssen wir tatsächlich nochmal nachhaken. Ich bin leider nur zum Teil dazu gekommen und habe keine schlüssigen Antworten bislang erhalten. Okay, weil das wäre auf jeden Fall ja dein wichtiges Wissen, weil die werden sich ja hoffentlich auch schon Gedanken darüber gemacht haben, was eben auch im Falle einer Nicht-Fraktion oder wie auch immer dann passiert, weil der Beschluss, den gibt es ja nun schon länger und wir haben da ja schon ziemlich oft und auch ausführlich und auch auf dem LPT über Satelliten gesprochen, wie es da weitergeht und ja, also da, das wäre für mich halt echt wichtig zu wissen, um da irgendwie eine Entscheidung jetzt fällen zu können. Wir können ja mal fragen, wenn wir da gerade drüber diskutieren, ob vielleicht jemand aus den Satellitengeschäftsstellen da ist und mal ganz kurz berichten kann, wie das sich da so verhält. Also ich kann, falls niemand aus Krefeld da ist, weiß ich, dass da einer in den Rat gekommen ist, also weit von Fraktionen entfernt. Und wie sich das da in Zukunft mit den Kosten verhält, weiß ich leider auch nicht. Da unten ist ja schon die Michaela, die ist doch aus Krefeld. Ja, super. Hallo Michaela, möchtest du erzählen oder irgendwas zu Krefeld sagen? Sie schreibt hier ja, das könnt ihr nicht lesen. Ah, jetzt glaube ich. Ah. Könnt ihr mich jetzt hören? Ah, ja. Gut, der wollte sich weigern. Also, in Krefeld ist es so, dass wir jetzt eine Ratsgruppe haben mit der Partei zusammen. Das heißt, wir kriegen zwar Gelder, diese können wir aber nicht für eine Geschäftsstelle ausgeben, weil wir Räume im Rathaus bekommen haben. Das heißt, wir können die nicht irgendwie auf direkten Wege darüber transportieren. Wir nutzen die Geschäftsstelle definitiv. Jetzt auch der nächste, zum Beispiel regelmäßige Schulung einmal in der Woche statt und auch darüber hinaus. Was ich bis jetzt sehr schade finde, ist zum Beispiel, dass bis jetzt der Vorstand zum Beispiel nicht direkt informiert wurde und ich weiß nicht, wie es bei den anderen Geschäftsstellen ist, dass das Ganze, die Zahlungen eingestellt werden sollen. Also wir haben das jetzt mitbekommen, ja, aber nicht der Vorstand informiert. Das fände ich mal ganz schön, dass, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, dass ihr das vielleicht einmal die Leute anschreibt. Und was ich noch sagen wollte, ist, ich kann mir vorstellen, dass wir das irgendwie in Kooperation gestemmt bekommen, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel alle Zahlungen einstellen würdet, würden wir die Geschäftsstelle aufgeben müssen. Also die Nebenkosten, keine Ahnung, sowas wie Internet oder so, kriegen wir wahrscheinlich hin, aber darüber hinaus müssten wir die aufgeben. Das wäre natürlich sehr, sehr schade schon. Also von euch ist ja auch bekannt, dass das wirklich intensiv genutzt wird. Insofern wäre das natürlich sehr schade, wenn wir da über die Aufgabe dieses Büros sprechen müssten. Es freut mich also sehr, wenn ihr meint, dass ihr zumindest die Nebenkosten auch aus eurem eigenen Budget stemmen könnt. Ich hatte gerade noch einen Punkt. Der fällt mir gleich wieder. Ach so. Ja, ein Punkt noch, wir haben jetzt einen Vorstandwechsel. Wir haben jetzt gerade erst sozusagen ein frisches Konto auf. Das heißt, da ist jetzt noch nicht wirklich viel Geld drauf, weil das noch bei der Steffi irgendwo im System hängt. Ich auch nicht immer noch keinen Überblick habe, wie viel wir haben. Unser Schatzmeister auch noch nicht. Das heißt, ich wüsste zum Beispiel, wenn ihr jetzt sofort die Zahlungen einstellt und auf uns übertragt, nicht, wie wir das von unserem Konto zahlen sollen, weil, wie gesagt, ich habe noch keinen Überblick und ich weiß noch nicht so weiter. Das kriegen wir bestimmt geklärt. Schatzmeisterkram und diverse Übersichten sind ja da, die sind ja auch bei der Übergabe alles gemacht worden. Sprechen wir aber separat drüber, müsst ihr jetzt so machen. Genau, ich auch. Ich möchte dabei auch nochmal betonen, dass wir natürlich nicht einfach so die Zahlung einstellen würden, sondern dass wir uns natürlich vorher darum bemühen, die Verträge zu überschreiben. Das heißt, ihr wisst dann auch relativ genau, was dann, wann, wo passiert. Ja, das wäre halt sehr wichtig. Und an der Stelle finde ich, dass du das gesagt hast, Michaela, dass der Vorstand nicht informiert hat. Ich fände es ganz gut, wenn man das auch mal regeln könnte, dass aus den Kreisverbänden da mal der ein oder andere in die Vorstandssitzung kommt, regelmäßig immer einer da ist, damit auch die Kreisverbände entsprechend informiert sind über das, was der Vorstand so tut. Ist auch einfacher für uns, macht uns das Leben leichter. Du weißt, dass wir genau dann immer Vorstandssitzung haben, wenn wir Crew-Sitzung haben. Das geht uns mit dem Bund genauso, da müssen wir halt auch Dinge verschieben. So, die Maya hat, glaube ich, das Wort als Versammlungsleitung. Ja, wir müssen trotzdem da noch eine Lösung finden. Oder ob wir darüber abstimmen oder wer jetzt verantwortlich dafür ist. Der Schlumpf ist ins Ding. Ja, oder das. Die wollen auch noch was sagen, glaube ich. Ja, ja, danke schön. Die Sasa hat recht, er hat sich erinnert, dass es da mal einen Beschluss gab. Ticket 100557. Ihr habt das schon beschlossen, dass ihr die Nebenkosten nur bis zum Mai diesen Monats, diesen Jahres zahlt. Da aber irgendwie nichts passiert ist, die KVs nicht informiert worden sind und so weiter und so fort, und keine Verträge umgeschrieben worden sind und wir auch die Daueraufträge nicht gekündigt haben, sind die einfach weitergelaufen. Und es wird auch weiterlaufen, wenn das nicht passiert. Das heißt, es geht aber zu Lasten des LV-Budgets. Irgendwann ist eure Reserve dann futsch. Und ja, müsst ihr euch halt genau überlegen. Da muss man was tun und nicht einfach nur beschließen. So wie die Michaela schon gesagt hat, auch mal informieren und dann mal, weiß ich nicht, da auf die KVs zugehen, denke ich. Ich hab fertig. Danke. Wobei, ich mag mich da irren, aber es war ja von Anfang an eigentlich schon bei Gründung von den Satellitenbüros klar, dass es sich dabei um eine Anschub- und nicht um eine Dauerfinanzierung handelt. Das war immer Teil des Konzepts. Aber nichtsdestotrotz stimmt es, dass wir jetzt mal Butter bei die Fische machen müssen. Ja, wir müssen in die Puschen kommen. Nichtsdestotrotz denke ich aber auch, dass wir wegen der Überziehung, weil das eben nicht geregelt ist, wir uns da mit den KVs mit Sicherheit auch irgendwie einigen können. Wir übernehmen das weiterhin und können das irgendwo letzten Endes verrechnen, da wir das eben noch nicht zur Umschreibung gekommen sind und die Sachen nicht gekündigt haben. Also ich denke, das sollte das kleinere Problem werden am Ende des Tages. Wir sollten uns dann trotzdem eine Deadline setzen. Ja, das müssen wir. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wer als Umsetzungsverantwortlicher drinsteht. Ich würde auch gerne noch eine Deadline zuschreiben und das Ganze nochmal entsprechend beschließen, dass es bis dann umzusetzen ist. Jetzt möchte ich aber was anderes dazu mal fragen. Schluss. Kosten für die Satelliten weiterzuführen, läuft auch am 31.12. aus. Es ist jetzt Juli. Wenn wir jetzt anfangen, einzelne zu überschreiben an die einzelnen AVs der Satelliten, das dauert eine Weile, das macht viel Aufwand und am Jahresende heißt es dann, okay, wir machen die Satelliten platt. Das kann es ja nun auch nicht sein. Der Jens schon gesagt hat, es war eine Anschubfinanzierung. Und wenn sowieso klar ist, dass irgendwann niemand anders außer dem LV in der Lage ist, diese Kosten zu übernehmen, dann sind die sowieso platt. Ja, und bis zum 30.11. müssen wir ein neues Budget beschlossen haben. Dann wird entschieden, ob die Satelliten platt gemacht werden oder selber übernommen werden müssen von den Kreisen oder der LV dann noch was übernehmen möchte. So viel dazu. Und ob wir eine LGS bis dahin haben oder eben auch nicht. Damit wollte ich sagen, wir könnten zum Beispiel auch den alternativen Beschluss fassen. Zum Beispiel bis zum 30.11. diese fucking Nebenkosten, diese Telefon- und Stromsachen noch zu übernehmen, wissend, dass wir ein Budget dafür finden müssen oder einen Budgetposten dafür finden müssen und dann über alles zusammen nochmal sprechen. Könnten wir auch. Können wir machen, wenn wir erst zum 1.12. eine LGS aufmachen, bin ich damit einverstanden. Ansonsten haben wir dafür schwerlich ein Budget zu finden. Ja, du hast es gerade gesagt, das kommt mir natürlich nicht so zu Pass, aber in der Tat ist es ja so, je länger wir mit der LGS warten, desto mehr Budget haben wir aus diesem geblockten Budget für andere Dinge. Nee, noch haben wir ja auch eine Berti, die auch finanziert wird und bezahlt werden muss. Ja, aber der Budgetposten für die LGS ist etwas höher, also da gibt's ja schon Spielraum. Das ist das, was der Ed sagte. Lass uns die Grundsatzdiskussion führen. Ich weiß nur nicht, ob wir die jetzt hier so in kurzer Zeit durchkriegen. Lass uns bitte erstmal noch über den Beschluss. Ja, nee. Ja. Hat noch einer Fragen? Diskutiert. Also, der Punkt ist, ich sehe nicht so ganz, worüber wir diskutieren. Wir haben den Beschluss gefasst, dass wir die Nebenkosten von den Satelliten zur Mitte des Jahres einstellen. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist die informieren, so, notfalls die Frist ein Stückchen verlängern und dann den Betreibern der Satelliten, den entsprechenden Kommunen, die Nebenkosten überlassen. So, der Beschluss ist da. Ich sehe nicht so ganz, also ich sehe überhaupt nicht, was das mit der LGS zu tun hat, ob wir die brauchen oder nicht oder was auch immer. Das ist gültige Beschlusslage. Wir müssen das machen und das ist auch in die Budgetplanung eingegangen. Ja, sehe ich ähnlich. Also ja, wir haben es besprochen. Wir haben es ja auch schon, das ist im Budget mit drin. Und also wir müssen es dann halt mal mitteilen. Wir müssen jetzt sagen, so entweder jetzt, weiß ich nicht, zum 1.8. wahrscheinlich nicht, schwierig, zum 1.9. oder was auch immer, sagt was, stellen wir die Nebenkosten ein. Wir müssen sie halt informieren. Das haben wir bis jetzt nicht gemacht. Sollten wir dringend machen. Wenn Christian im Moment keine Zeit dafür hat, dann müssen wir halt jemand anderen finden, der die Leute anschreibt oder denen Bescheid sagt. Aber das jetzt nochmal zu verlängern, ist also meiner Meinung nach schwierig. Also es wird ja auch schon verlängert und wie Jens ja vorhin auch schon richtig sagte, ist ja schon bei Projektgründung, also als auch die KVs, die dann auch eine Unterstützung gekriegt haben, ja auch mit involviert waren in die ganzen Prozesse, war das ja ganz klar, dass das ganze Ding eigentlich nur ein Jahr gehen soll. Und die Verlängerung haben wir jetzt so oder so schon, vertragsbedingt auch schon, falls was gekündigt werden muss. Also ich sehe da jetzt auch nicht, warum das weiter verlängert werden sollte und der Beschluss da gekippt werden sollte. Sonst noch Stimmen aus dem Vorstand. Ich kann euch noch ein paar Zahlen reinwerfen, wenn euch das hilft. Ja, gerne. Ist da sonst noch irgendjemand? Der Lebrinkmeister auch noch drin. Der war, glaube ich, vor dir auch noch. Du wolltest auch was sagen? Ja, lass erstmal Zahlen sprechen. Okay. Plus eins. Okay, ich habe den Budgetplan aufgemacht und ursprünglich waren mal für das ganze Jahr die Nebenkosten auf 3.350 Euro beziffert. Nachdem ihr das dann eingeschränkt habt auf nur die ersten 5 Monate, waren es halt nur knapp 1.400 Euro. Das heißt, 1.950 Euro für die letzten 7 Monate gespart. Und das ist so der Betrag, über den wir reden, wenn ihr sagt, wir verlängern das jetzt. 7 Monate, 1.950 Euro. Und ein Monat ist ja schon mal mindestens weg und der zweite eigentlich auch schon davon. Noch Rückfragen, sonst verziehe ich mich wieder nach unten. Nee, danke für die Zahlen. Also ich bin dafür, dass wir nochmal mit den KVs sprechen und mit denen die Vereinbarung treffen, dass wir das auf die Schnelle halt eben nicht umstellen können oder wollen und auch den KVs das nicht zumuten, wir das aber auch nicht tragen können und wollen. Und wir das biete ich dann an, dass wir das verrechnen intern. Wir brauchen dann trotzdem ein Datum. Wir brauchen Datum und es muss gemacht werden. Gut, wer macht es? Christian, findest du dazu Zeit? Wenn es nur darum geht, die anzuschreiben, ja, das wäre nicht das Problem. Die Verträge umzuschreiben, wahrscheinlich im Augenblick eher nicht. Also nur anschreiben ist zu wenig. Wir brauchen definitive Ergebnisse, was die KVs dazu sagen. Das heißt, ein Vorstandsbeschluss, dass sie damit einverstanden sind, dass wir das verrechnen. Dann haben wir erstmal die wenigste Arbeit, aber das brauchen wir Minimum. Und falls wir den nicht bekommen, müssen wir eben dann agieren. Ich kann natürlich auch hinter den her telefonieren, das geht auch. Und ich sag mal, eine Nichterreichbarkeit würde ich dann in dem Sinne auch als Antwort werten. Ja, klingt gut. Ja, also ich würde sagen, bis zum Ende der nächsten Woche maximal, oder? Ja, ich meine, jetzt sind gerade Ferien, da kann es natürlich sein, dass tatsächlich mal jemand nicht erreichbar ist. Aber das wäre natürlich schon eine sinnvolle Frist. Aber dazu ein kompletter Vorstand oder ein kompletter Kreis, der da so ein Büro betreibt, sag ich jetzt mal, nicht erreichbar ist, ist, glaube ich, eher nicht so der Fall, oder? Naja, wir sprechen hier über den Hochsauerlandkreis. Na gut, gucken wir mal. Irgendeine Antwort werde ich schon bekommen. Hervorragend. Dann vielleicht noch die Bitte, ich weiß nicht, ob ihr das gerade explizit gesagt habt, dass du mit denen auch direkt über das Thema, ob sie das weiter mieten wollen, dann sprechen, nicht, dass wir das gleiche Thema irgendwie in 2-3 Monaten nochmal haben. Ich werde den Text erstmal in einem Pad ausarbeiten, da können dann gerne diejenigen, die sich dafür interessieren, nochmal kurz drüber gucken und das ergänzen, wenn sie meinen, dass da noch was fehlt. Schick uns das an unsere Teamliste, bitte, dann können wir da vielleicht noch was zu sagen. Mhm. Danke dir. Jo. Hervorragend. Also, was müssen wir jetzt abstimmen? Zahlung einstellen ja quasi erstmal, müssen wir das jetzt schon beschließen? Eigentlich schon, oder? Wir haben es ja beschlossen. Das brauchen wir nicht mehr beschließen. Gut, dann müssen wir beschließen jetzt, dass der Arzt sich darum kümmert, bis zum Ende der nächsten Woche Ergebnisse bringt, ob die KVs mit einer Verrechnung einverstanden sind und wir dann erstmal nicht umstellen müssen. Sollten wir da kein Einverständnis bekommen, müssen wir natürlich die Zahlung einstellen bzw. umstellen. Gut, jetzt haben wir hier in dem, also das heißt, Teil 1 und 2 des Antrags müssen wir quasi gar nicht abstimmen. Jetzt steht da noch entscheiden, wer weiter anfallende Kosten trägt, achso, und welchen Budgetposten. Das läuft dann erstmal darauf weiter, obwohl das Budget ist ja eigentlich weg. Wenn wir die Zusage von den KVs kriegen bis zum Ende der nächsten Woche, dass sie mit einer Verrechnung einverstanden sind, dann läuft das auf deren Budget und nicht mehr auf unserem. Und ansonsten müssen wir uns da nochmal über die Zuordnung Gedanken machen, beziehungsweise ob wir dann direkt stoppen und das, was bisher an Kosten angefallen ist, muss dann eben auf den Budgetposten verteilt werden, der dann sehr wahrscheinlich sinnvollerweise unter Sonstigem oder unter Verwaltung irgendwo angesiedelt sein sollte. Okay, gut. Dann schreiben wir rein, der Christian macht das, steht im Protokoll, hervorragend, dann müssen wir da auch nichts abstimmen in dem Sinne, sondern wir sprechen das dann, sobald wir Ergebnisse haben. Also Ende nächster Woche. Gut, dann ist das quasi behandelt. Dann machen wir weiter. Ich scroll mal kurz runter. Darf ich dazu nochmal was sagen? Wir haben es ja jetzt eigentlich, sind wir jetzt durch. Na, sag mal, die anderen haben ja auch alle was gesagt. Oder also du machst Versammlungsleitung, Entschuldigung. Ich würde das aber begrüßen. Gut, sag was, kurz. Ich verstehe auch nicht, warum die Kreise da jetzt so überrascht sind, weil das Protokoll geht immer über die NRW-Info vom Landesvorstand und da kann man eigentlich erwarten, dass die Kreise das auch lesen. Aber kann man nicht einfach seit dem Ende des Budgets das auf die Kreisbudgets drauf buchen? Das letzte Mal, als wir sowas getan haben, sind wir vor dem Schiedsgericht gelandet. Ich würde das gerne vermeiden, hust, hust. Ja, darum habe ich ja gesagt, ich hätte gerne die Beschlüsse der Kreisverbände, um das dann zu vermeiden. Wir sind da immer noch extrem beschäftigt mit diversen Schiedsgerichten. Danke. Ja, genau. Müssen die halt gekündigt werden, wenn da nichts zurückkommt. Ja, eben. Genau. Das war ja das, was ich auch gesagt habe. Also. Ja, aber ich gebe dir in deinem Einwand, dass die Kreise eigentlich informiert sein sollten, durchaus recht. Gut, machen wir jetzt trotzdem weiter. Kurz wieder ins Pad springen. Dann haben wir jetzt hier einen Antrag vom Andreas Graf. Der hat einen Antrag gestellt unter der Ticketnummer 115779, Wahlkampfunterstützung für die Landtagswahlen 2014. Der Andreas ist auch da. Hallo! Hallihallo, ja. Oh, du bist leise. Moment. Besser? Ja, sehr viel. Ja. Okay, ja, das dient jetzt dem Ganzen, wir machen mal Politik und zwar machen wir das diesmal im Osten. Es ist ein Copy-Paste-Antrag. Die Bayern haben den schon auf den Weg gebracht und auch abgestimmt. Ich hätte den hier in NRW auch gerne abgestimmt, damit wir dort die Wahlkampfhilfe zuteil werden lassen kann, die uns auch damals in NRW zuteil geworden ist. Ja, die brauchen halt ihre Unterschriften, damit sie zugelassen werden. Und ganz unabhängig davon, ob man jetzt groß Chancen hat, dort in die Landtage reingewählt zu werden oder wie die Umfrageergebnisse aussehen, wir müssen an Wahlen teilnehmen, wir müssen stattfinden. Ansonsten können wir uns auch einfach direkt einsagen. Das ist so mein Statement dazu. Ich bitte um breite Zustimmung für diesen Antrag. Wäre auch ein schönes Signal, dass wir immer noch füreinander da sind, trotz aller Diskrepanz, die man so gelegentlich miteinander hat. Vielen Dank, Andreas. Haben Vorstandskollegen dazu etwas zu sagen? Finden das gut, finden das doof? Das Budget, was er beantragt hat, ist übrigens 2014, ich sehe das mal ganz symbolisch, Euro. Können wir uns das leisten? Wollen wir das machen? Die Idee finde ich gut. Das wäre meine Frage an Steffi. Können wir uns das leisten? Ansonsten finde ich die Idee nämlich wirklich gut. Was könnten wir uns leisten, was auf jeden Fall abrufen werden könnte? Diese 2000 Euro, ihr könnt das in diesen Übersichtstabellen sehen, diese 2000 Euro machen einen Großteil dessen aus, was wir an Reserve oder an Spielraum noch bis Jahresende haben. Also wirklich ein Großteil. Ich finde das schwierig, auch wenn das Anliegen sehr edel ist. Das würde ich auch sehr gerne unterstützen. Aber die Summe ist schon auch in unserem Budget ein Kracher. Auf der anderen Seite, wie Andreas schon sagte, 2012 haben wir irre viel Hilfe bekommen aus den anderen Landesverbänden. Da kann man auch ruhig sagen, dass wir da Hilfe zurückschulden. Jetzt bin ich mal böse, 2012 gab es aber auch noch keinen Länderfinanzausgleich. Deswegen war ja meine Frage, können wir uns das leisten? Beziehungsweise, ich schließe mich Daniel an, was könnten wir uns leisten? Es täte mir sehr leid, wenn man da jetzt zu dem Antrag Nein sagen müsste, weil so rein aus dem Bauch raus, rein emotional, würde ich den sehr gerne unterstützen und dem sehr gerne zustimmen. Ich würde gern ein Argument, was gerade genannt wurde vom Stahlrabe, also gegensprechen. Und zwar geht es dort in erster Linie um Manpower, und Manpower muss rangekarrt werden. Es müssen Leute auf die Straße und Unterschriften sammeln. Das ist heute schwieriger als damals, weil wir eben Vertrauen bei der Wählerschaft verloren haben, und deswegen müssen da sehr, sehr viele Leute viele Meter laufen und viele Unterschriften sammeln. Das ist nicht in einem Länderfinanzausgleich drin, dass Menschen irgendwo von A nach B reisen und sich dann vor Ort woanders einsetzen. Länderfinanzausgleich deckt das, glaube ich, nicht mit ab. Da sind andere Dinge drin. Ja, ich kann es nochmal erwähnen, was oder wie der Antrag formuliert ist. Würden wir dieses Budget abstimmen, dann könnte man nicht sagen, ah, ich habe zuerst meine Reisekosten beantragt, deshalb möchte ich die jetzt voll erstattet haben, sondern es würde für einen bestimmten Zeitraum, er hat jetzt reingeschrieben, 29.09. bis 12.10., in diesem Zeitraum könnten Reisekosten oder Anträge auf Reisekostenerstattung gestellt werden, und die alle oder auf die alle würde dann das Budget aufgeteilt werden. Das heißt, würde nicht genug oder würden so wenige Reisekostenerstattungsanträge reinkommen, dass das Budget ausreicht, könnte eventuell eine volle Erstattung erfolgen, würden wir so abstimmen, würde jetzt aber zum Beispiel insgesamt einen Betrag von, weiß ich nicht, 4.000 Euro eingereicht werden, dann würden diese 2.000 Euro, würden wir sie beschließen, auf diese ganzen Leute verteilt werden, wenn ich das richtig verstanden habe, und jeder würde nur einen Teil zurückkriegen. Korrekt, das ist der Copy-Paste aus dem Bayern-Antrag, das ist halt in dem Sinne, ja, Solidaritätsgeschichte, nicht dass halt jemand, der, sag jetzt mal, ein SUV mit der 24 Liter schluckt, als allererstes irgendwie sich das gesamte Geld irgendwie einheimst und dann die Nachkommenden in die Röhre gucken. Also das mit dem SUV war jetzt gerade ein sehr schlechtes Beispiel, weil wenn Reisekosten erstattet werden, dann werden keine Tankquittungen eingereicht, sondern dann werden Reisekosten erstattet und die gibt's pro Kilometer. Und oh cool, wusste ich gar nicht. Gut, dann nehme ich das Beispiel zurück. Und der zweite Punkt, wenn ich das richtig verstehe, wenn jetzt 4.000 Euro Reisekosten anfallen und 2.000 machen eine Verzichtsspende, sind die 2.000 Euro trotzdem weg, weil diese 2.000 Euro Verzichtsspende das Budget rekursiv wieder erhöhen sollen und dann also quasi ein virtuelles Budget von 4.000 Euro zur Verfügung stünde, was dann wieder auf die restlichen aufgeteilt wird, korrekt? So verstehe ich das auch, ja. Aber egal, wie man es rumrechnet, in erster Linie ist hier die Geste gefragt. Kann denn vielleicht die Steffi was dazu sagen? Ja, das würde ich auch sehr gerne hören. Ist die Steffi gerade da? Steffi sagt nichts. Was sagen denn die anderen Kollegen dazu? Christian, Jens, Daniel, Sasa? Also ich fände das auch eine sehr schöne Geste. Ich finde es eben nur auch eine sehr teure Geste. Ich würde es aber im Prinzip unterstützen wollen, auch in der Höhe, wenn nicht gleich ein Veto von Steffi kommt. Der Rest? Ja, deswegen halt die Frage so. Wenn wir sagen können, ja, okay, 2.000 sind zwar ein riesiger Brocken für uns, aber man kann ja zumindest sagen, dann 1.000 auf jeden Fall, oder? Also ich würde das auch auf jeden Fall begrüßen, dass wir da Unterstützung anbieten. Aber ich möchte auch erstmal hören, was Steffi dazu sagt. Steffi schweigt. Also ich will der Steffi ja nicht reinreden in der Sache, aber so insgesamt seid ihr mit eurer Budgetplanung und dem Geld, das ihr ausgibt, so ganz gut in den Monaten drin. Also so ist jetzt nicht deutlich drüber oder auch nicht deutlich drunter, das passt alles soweit ganz gut. Wenn man davon absieht, dass wir vielleicht so Budgetposten wie Kosten fürs Landesschiedsgericht irgendwie vergessen haben einzuplanen. Aber ihr hattet so 20.000 Euro Reserve im Plan und davon ist so... Ja, so gut die Hälfte ist weg, gut die Hälfte ist noch da. Also es ist noch Geld da, nur sind 2.000 Euro von 10.000 natürlich auch ein ganzer Batzen. Auf der anderen Seite, also wenn ich das mal so ganz privat als Basispirat sehe, ich denke schon, wir stehen da durchaus in der Schuld. Und wenn die anderen Landesverbände, die durchaus in der Regel deutlich weniger Kohle haben als wir oder als NRW, wenn die auch solche Beschlüsse fallen, dann wäre es echt beschämend, wenn NRW da irgendwie zurücksteht oder dahinter zurückbleibt. Also ich denke, wir sollten das einfach machen. Auch wenn wir dann vielleicht in den nächsten Monaten mit der Reserve ein bisschen mehr haushalten müssen. Ja, also in Anbetracht der Tatsache, dass wohl die Hälfte unserer Reserve ja noch da ist, sind die letzten Wahlkämpfe, die jetzt erstmal anstehen, danach ist für dieses Jahr auch erstmal Ruhe damit. Und ich denke auch, dass wir den Fokus darauf setzen sollten und das ruhig mit in der Form unterstützen sollten. Genau. Sind sonst irgendwelche Stimmen aus dem Vorstand oder? Ja, Steffi. Entschuldigt, ich hatte geschrieben, ich bin kurz AFK gewesen. Ich habe dich übersehen. Kein Problem. Ja, also ich finde den Antrag gut und sinnvoll. Ich habe da ja auch auf dem BPT quasi zu angeregt und habe ja auch auf Twitter schon mal gerufen, ich hätte gern Spenden dazu. Nichtsdestotrotz möchte ich das Budget schon mal freihalten und dann weiterhin aktiv zu Spenden aufrufen und meine Vorstandskollegen anhalten, mich dabei zu unterstützen. Ja. Sehr gerne. Die Unterschriften müssen gesammelt werden und wir müssen alles dafür tun, dass das klappt. Rückfrage an Steffi. Kommt dafür unter Umständen auch Budgetposten 19 solidarische Werbemittelfinanzierung in Frage? Nein, der steht unseren Untergliederungen zu. Okay, also es ist dann wirklich nur Reserve, die da in Frage kommt, ja? Korrekt. Ja, sonst noch Diskussionsbedarf, sonst würde ich das Ganze mal abstimmen lassen. Und dann, ich würde ja sagen, ich könnte ja eine Pledge aufmachen. Haha. Zum Beispiel dafür. Gut, dann würde ich das... Mal ja auch gut geklappt mit dem Busmeier. Was du sagst, ja. Das funktioniert relativ gut, muss ich an der Stelle mal sagen. Lob, Lob. Naja, die Plätsch stammt ja von dem Schlumpf und die hat hervorragend geklappt und ich habe gespendet. Und ganz viele andere auch, das war super. Genau, dann stimmen wir doch einfach mal ab. Ja, Christian. Dafür. Jens. Jo. Daniel. Dafür. Ich bin auch dafür. Sasa. Dafür. Claudia. Dafür. Stahlrabe. Dafür. Und die Steffi. Die Steffi ist auch dafür und möchte an der Stelle nochmal zu Spenden aufrufen dafür. Aber bitte nicht unbedingt zweckbezogen. Das wird nämlich dann schwierig, falls weniger Gelder abgerufen werden. Da müssen wir euch alle nochmal anschreiben und fragen, ob ihr dann auch damit einverstanden seid, dass der Landesverband das für andere Zwecke verwendet. Wenn ihr allgemein das für Reisekosten spenden wolltet oder einfach nur so an den Landesverband spendet, dann freuen wir uns sehr darüber, weil das Budget haben wir ja jetzt eh zur Verfügung gestellt. Schreibt vorzugsweise vor den Spendenzweck hin. Das kann man machen, wenn man das möchte, ja. Ach, mal ganz abseits davon, weil du das gerade sagst, Steffi, eine nicht zweckgebundene Spende, die jetzt reinkommt, geht die automatisch in das Reservebudget? Eine nicht zweckbezogene Spende, die jetzt reinkommt, ja. Ah, okay. Was heißt in das Reservebudget? Die kommt zu unseren Einnahmen. So, und das Budget der Reserve ist jetzt erstmal festgeschrieben, das wird nicht mehr erhöht. Also nicht zweckgebundene Spenden können wir, aber dieses Jahr können wir frei darüber verfügen, oder? Korrekt. Aber wir halten das jetzt nicht nach und schreiben jeden Tag die Euros da drauf, die da hinzukommen. Das wollte ich damit sagen. Weil der Budgetbeschluss ist ja getroffen worden zum 30.11. Der wird ja jetzt nicht jedes Mal geändert, wenn eine Spende reinkommt. Ansonsten würde ich vielleicht gerne darauf hinweisen, dass in der Budgetplanung und den Einnahmen ja auch schon mit Spenden gerechnet worden ist. Die sind also in einem gewissen Maße eh schon einkalkuliert. So klug, der X-Weg. Dankeschön. Ja, dann haben wir das beschlossen. Also, liebe Leute, ihr fahrt bestimmt alle freiwillig oder fahrt nach, wo haben wir denn? Brandenburg, Thüringen und Sachsen haben wir Landtagswahl, ne? Fahrt dahin und reicht uns dann die Reisekosten ein oder die Reisekostenanträge und ihr könnt die dann einreichen zwischen dem 29.09. und 12.10. und dann kriegt ihr Geld aus diesem Pott. Ihr seid also dazu eingegriffen, ja? Ich habe noch einen Hinweis für den Wintermute. Der Wintermute, der ja den dicken SUV fährt, der kann auch anteilig seine Reisekosten spenden. Das heißt, er kann auf dem Formular die Reisekosten geltend machen und dann 20%, 30%, 50% davon auch spenden, wenn er doch eh den dicken SUV hat. Datenschutz, Herr Stahlrabe. Nicht immer die Privatfahrzeuge unserer Mitglieder preisgeben hier. wenn es doch nur so wäre. Ich bedanke mich an der Stelle im Namen der genannten Landesverbände mal. Die wissen noch nichts von ihrem Glück. Ich denke mal, das wird über Twitter dann gleich rausgehauen. Und dann haben wir heute zumindest eine fröhliche Nachricht aus NRW auf Twitter. Bis denn. Ja, ich hatte da heute auch schon eine Anfrage von irgendeinem Twitter-Account, der mir noch unbekannt war aus Sachsen. Die freuen sich, die warten auf den Link dazu. Vielleicht kann da jemand nachhelfen. Ja, wunderbar. Dann machen wir weiter. Scroll, scroll, scroll. Ah, guck mal an. Ein Antrag vom Piratenschlumpf. Durchführungsanordnung, Verwaltung und Untergliederung des LV NRW. Ja, genau. Am besten erzählt uns das der Schlumpf selber. Ich kann es aber auch vorlesen, je nachdem, ob er schüchtern ist oder nicht. Hallo, Schlumpf. Ja, hallo. Ach, ja. Gerade so auf einem Ohr mitgehört. Soll ich das vorlesen? Ja. Soll ich es echt vorlesen? Das ist viel Gelaber. Oder in Kurzform vorstellen einfach. In Kurzform. Es gibt so in der Bundesverwaltung so Abläufe. So buchhalterische Abläufe für Gelder und auch so Prozesse bezüglich der Mitgliederverwaltung. Es gibt ja so ein Bundes-CRM, wo die Mitgliederdaten drinstehen. Es gibt eine Bundesbuchhaltung, wo man Gelder reinbucht und wo dann automatisch die Mitgliedsbeiträge zum Beispiel anteilig auf die KVs runtergebrochen werden und so weiter. So, und wir haben diese Prozesse. Und wir haben aber auch in den Satzungen drinstehen, dass KVs oder unterste Gliederungen da teilweise zuständig sind oder Gelder eintreiben können oder Änderungen von Mitgliedsdaten entgegennehmen können, Mitgliedsanträge genehmigen können, wie heißt das? Annehmen können oder Kündigungen und so ein Gedöns. Und das Problem ist aber, dass wir diese Daten alle auf der Landesverwaltung brauchen und die Gelder auch. Die Claudia braucht die Daten und die müssen dann halt in die Bundesdatenbanken eingetragen werden, denn sonst ist das schlecht, ne? Wenn so ein KV einen Mitgliedsantrag annimmt und das Geld annimmt und dann steht es da beim BPT und die haben nicht mal den Menschen in ihrer Datenbank. Und selbst wenn sie das hätten, könnten sie ihn gar nicht akkreditieren, weil sie gar nicht das Geld gesehen haben. Weil der Landesverband es nicht bekommen hat und weil der Landesverband es nicht verbucht hat. Und ja, dann gibt es das halt Terror da oben bei der Akkreditierung. So, außerdem gibt es da noch verschiedene Abschnitte in der Bundessatzung. Zum Beispiel muss auch der Landesverband quartalsmäßig Gelder an den Bund weiterreichen. Oder irgendwas im Parteiengesetz steht auch drin. Wir müssen dafür sorgen, dass die Mitglieder sich alle politisch irgendwie entfalten und arbeiten können. Und das kann man auf so einem BPT zum Beispiel nicht, wenn die Bundesdatenbanken nichts davon wissen. So, steht hier also drin. So Dinge wie Änderungen, Mitgliedsanträge, Austritte, Adressänderungen und sowas muss halt irgendwie weitergegeben werden an die Mitgliederverwaltung. Oder wenn eine Untergliederung Mitgliedsbeiträge vereinnahmt, was sie laut Satzung darf, dann musste die halt auch an die Schatzmeisterei zeitnah weitergeben, damit wir das verbuchen können. Bla bla bla. Und da unten ist noch viel Geschwätz mit Wahrung und Erfüllung von satzungsgemäßen und gesetzlichen Pflichten. Ja, komplett weitergeben möchte ich nochmal hervorheben. Ja, eben komplett. Das ist nämlich zum Beispiel auch so ein Punkt. Die Prozesse in der Bundesverwaltung in dem Bereich Geld sind halt so, dass der Mitgliedsbeitrag in voller Höhe auf den Landeskonten eingehen sollte, muss. Weil sonst ist totales Buchhaltungschaos und die Prozesse sind darauf optimiert. Wenn 48 Euro reinkommen und 48 Euro verbucht werden, dann sind schwuppdiwupp sofort durch Nichtstun, nur durch das Verbuchen dieser 48 Euro sofort dem KV 14,40 Euro gutgeschrieben. Und wir können die in der Schatzmeisterei auch gerne sofort zurücküberweisen. Also, wenn jetzt ein KV ganz viele Mitgliedsbeiträge vereinnahmt hat und sagt, ja, wenn ich euch die jetzt überweise, bin ich pleite, dann soll er sich halt vorher melden und sagen, so viel Geld habe ich an Mitgliedsbeiträgen, müsste ich euch geben, mein KV-Anteil ist so und so hoch und dann überweisen wir das halt zeitgleich oder einen Tag vorher, damit der KV nicht nackig dasteht. Das steht da übrigens auch drin, diese Verpflichtung von der Schatzmeisterei. Ja, und Claudia, wir hatten auf dem Verwaltungstreffen auch mal mit Claudia drüber gesprochen, die meinte halt auch, es wäre halt schön, wenn die KVs ihre Änderungen von Mitgliedsdaten flüssig und schnell weitergeben und so Sachen. Ja, jetzt habe ich das irgendwie erzählt, aber es steht da auch einfach nochmal aufgeschrieben. Lest es euch durch und stellt mir Fragen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen in der Verwaltungsanweisung und sagen, wenn man sich nicht dem entsprechend verhält, wird der Mehraufwand eben enorm in der Schatzmeisterei und auch in der Verwaltung. Und man muss darüber nachdenken, Teile an die bezahlten Bundesleute outzusourcen, die dann wiederum den Verbänden in Rechnung gestellt werden müssen, wenn wir dadurch Mehraufwand haben. Yep, kann ich so nur unterschreiben. Wie der Schlumm schon sagte, wir haben darüber gesprochen und es wird immer geschrien, dass wir uns professionalisieren müssen. Das ist auch so. Das ist hochgradig unprofessionell, wenn wir, wie heute wieder geschehen, eine Mail von der Bundesverwaltung bekommen. Da hat jemand vor einem Jahr seinen Austritt erklärt, schriftlich bei seiner Gliederung. Das ist da irgendwo versagt. Das ehemalige Mitglied ist natürlich stinkend sauer, dass es jetzt da wieder angeschrieben worden ist, dass es eine Zahlungserinnerung bekommen hat, etc. pp. Und auch sowas gilt es zu vermeiden. Ja, wenn ich das noch ergänzen darf, genau das, was Claudia sagt, gerade in dem Prozess der Zahlungserinnerung hatten wir ganz viele Leute, die gesagt haben, ich bin noch ausgetreten. Da mag ein sehr hoher Anteil von Leuten drin sein, die einfach irgendwie auf irgendeine Mailingliste geschrieben haben, dass sie austreten und dachten, das wäre rechtswirksam. Aber es sind bestimmt auch ein paar Sachen liegen geblieben und es geht hier ja nicht darum, die Autonomie der Kreisverbände anzuzapfen, sondern einfach nur die Verwaltungsprozesse sauber hinzukriegen, damit wir alle weniger Arbeit haben, auch die KVs. Richtig. Und weniger Ärger. Im Endeffekt binden wir uns ja als Landesverwaltung Arbeit ans Bein damit. Was wir aber gerne machen, wie der Schlumm schon sagte, wir gerade wollen ja gar nicht in die Autonomie der Kreisverbände und Ortsverbände eingreifen. Die entscheiden immer noch selber darüber, ob sie ein Mitglied aufnehmen oder nicht. Aber das Ganze wird halt zentral einmal erfasst durch die Landesverwaltung und wird dann auch entsprechend, stehen wir dann halt auch für die Pflege der Datenbanken etc. gerade. Insofern ja, ich bin da definitiv dafür. Diese ganze Sache basiert jetzt so ein Stück weit auch auf dem, was hier in Dortmund durchgeführt wurde, nämlich der Einzug der Mitgliedsbeiträge hier direkt vor Ort. Und ich freue mich, dass es dann nach einigem Hin und Her dieses Angebot gab, das zunächst einmal für Dortmund gegolten hat. Ich habe mich sehr für die Annahme dieses Angebotes eingesetzt und würde mich auch dafür einsetzen, dass wir das dann in der beantragten Form auch dann hier so annehmen. Was also die weiteren Dinge angeht, mit an Zusatzkosten beteiligen oder so etwas, das würde ich jetzt gerade mal noch gesondert behandeln. Ich würde zunächst einmal den Antrag so annehmen wollen, wie er dort steht. Über alles andere müssen wir dann, glaube ich, noch mal drüber gucken. Das wäre mir jetzt gerade, um das mal eben so zu beschließen, zu weitreichend, weil ich keinen Einblick daran habe, welche Kosten da tatsächlich auf Kreisverbände zukommen können. Wäre ich jetzt auch so damit nicht einverstanden, dass mein Antrag modifiziert wird. Ich möchte ihn so stehen lassen. Uiuiui, bei mir kommt Gewitter an. Ha, also wenn es gleich bei mir im Hintergrund donnert, wisst ihr Bescheid. Gibt es da noch Fragen? Sollen wir abstimmen, den Antrag? Ich höre nichts. Okay, dann stimmen wir ab. Keine Fragen, ja Wahnsinn. Okay, dann stimmen wir ab. Der Christian. Dafür. Der Jens. Dafür. Der Daniel. Dafür. Ich bin auch dafür. Die Sasa. Dafür. Claudia. Dafür. Der andere Daniel. Auch das hier. Steffi. Ja, Entschuldigung, ihr lest immer nicht, wenn ich schreibe, dass ich kurz weg bin. Ich hab's ja wenig. Nicht. Da kommt aber. Stimmt. 21.44 Uhr habe ich geschrieben, AFK, kurz weg. Steht aber nicht bei uns im Kanal. Verrückt, naja. Nur an Vorstand geschrieben, sondern an die komplette Sitzung, damit auch alle Bescheid wissen, dass ich kurz weg bin. Dann ist es nicht angekommen. Na, ist ja auch egal. Bist du dafür? Wofür? Den Antrag vom Schlumpf so anzunehmen. Selbstverständlich. Hervorragend, damit ist der Antrag angenommen. Nochmal ein kleiner Tipp an Steffi. Wenn man oben an den Kanal Vorstandssitzungen sendet, muss man rechte Maustaste senden und dann rekursiv den Haken reinmachen. Sonst kommt das nirgendwo an. Vielen Dank, Herr Brinkmann. Aha, hervorragend. Haben wir einen Antrag? Ah, der ist von mir. Genau, der ist von mir. Wir haben einige Dinge nicht öffentlich zu besprechen. Personalgedöns, stimmt da? Und aber auch noch ein paar andere Sachen. Und deshalb beantrage ich einen nicht öffentlichen Teil für diese Sitzung. Genau. Ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Christian? Ja, bitte, klar. Jens? Jo. Daniel. Ja. Ich bin auch dafür. Ich habe ihn ja gestellt. Sasa. Ja. Claudia. Yep. Der andere Daniel. Jo. Steffi. Ich erlaube mir einen Spaß. Ich enthalte mich heute mal, weil ich immer dafür bin. Verrückt. Uiuiui. Es krummelt bei mir im Hintergrund. Dann. Genau. Haben wir einen Finanzantrag, der ursprünglich vom Jens ist, fürs kommunale Vernetzungstreffen. Da hat der Schlumpf nämlich gesagt, ihr habt da kein Budget festgelegt oder eingetragen und wir wollen das nicht. So, jetzt haben wir den ganzen Antrag nochmal hier. Das muss da anders nur festgelegt werden oder so, ne? Da steht drin, dass wir spenden an die Pico. Ah, okay. Das heißt, wir spenden nicht, sondern die Pico wird uns hoffentlich eine Rechnung schreiben. Ich sehe nicht das Problem. Du siehst nicht das Problem. Wir als Partei können nicht spenden, Jens. Wir können uns an den Kosten beteiligen für diese Veranstaltung. Ja, indem uns die Pico eine Rechnung stellt oder wir bezahlen einen Teil der Rechnung, aber wir können nicht spenden und womöglich noch eine Spendenquittung dafür erhalten. Oder die Pico zählt das als Einnahmen in ihren Spenden. Das geht nicht. Okay. Dann müssen wir den Antrag ändern und nicht zweckgebundene Spende reinschreiben. Ja, wir schreiben da rein, hier beschließt der Landesvorstand NRW die Zahlung von 650 Euro an die Pico NRW. Dabei handelt es sich um einen Teil der Kosten, der Kostenübernahme oder Teil der Kosten für das Kommunalmodernsträgertreffen oder so, ne? Geht das so? Ja, ne? Das müsste ja dann eigentlich gehen. Oder? Ja, Budgetposten. Budgetposten, da steht jetzt unten drin 15 sonstige Veranstaltungen. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Die Vaku ist in den Sprechenraum gesprungen? Ja, ich wollte nur sagen, diese 15, die war von mir angedacht. Also ich hatte auch keine Ahnung jetzt, ob 15 überhaupt noch genügend, also ob da noch genügend Budget ist. Die 15 hat noch genug Budget, ist danach dann aber ziemlich platt. Ja gut. Ich hätte vielleicht sonst noch gesagt, weiß ich nicht, wie man das sieht mit dem solidarischen Topf, weil sich das ja alle für alle Kreisverbände, also unsere Untergliederungen waren. Es wurden zwar keine Werbematerialien dafür ausgehandelt, aber bin jetzt über den genauen Wortlaut in der Sitzung gerade nicht fest. Vielleicht kann mir da wer aushelfen, ob da jetzt wirklich für Werbemittel steht oder. Nee, steht nicht. Da steht, hiermit beschließt der Landesvorstand NRW die Zahlung von 650 Euro an die Pico NRW. Dabei nein, nicht in dem Antrag, Jens, in der Satzung. Ach so. Das ist. Darf ich? Ja. In der Satzung steht, 20% bleiben unter der Verwaltung des Landesverbandes zweckgebunden für die solidarische Finanzierung von Werbemitteln und Events mit Bezug zu Landesthemen. Events, großartig, perfekt. Danke. Dann nehmen wir das doch. Welche Nummer? 19. Da stand doch mit Bezug zu Landesthemen und das ist doch Kommunalpolitik. Ja. Es waren jede Menge Landesthemen da, Rhetorik und so weiter. Und die Gemeindeverordnung NRW ist auch ein Landesgesetz. Korrekt. Wunderbar, dann stimmen wir ab. Ich fange diesmal unten an, bei Steffi. Ich bin dafür. Daniel, also Stallrabe. Yes. Claudia. Yep. Sasa. Dafür. Ich bin auch dafür. Daniel Sann. Ich bin auch dafür. Jens. Ja, klar. Und Christian. Das ist jetzt keine Spende mehr, ist das richtig? Richtig, Teilkostenübernahme haben wir. Ja, okay, wunderbar. Dann kann ich das machen, sonst hätte ich mich enthalten müssen. Wunderbar. Ja, danke schön. Die Veranstaltung war auch super. Und danke an alle, die da waren. War richtig gut und lehrreich. Und danke an alle Vortragenden und so weiter. Genau, dann haben wir noch einen Finanzantrag. Ich würde mal ganz kurz an der Stelle, wo wir von Kommunalthemen reden, die Gelegenheit nutzen, einmal kurz dazu aufzurufen, alle, die sich mit kommunalen Finanzen und Fraktionen und dergleichen auskennen, sich vielleicht mal mit mir in Verbindung zu setzen, weil ich bekomme ganz, ganz viele Anfragen aus den Kreisen, wie sich das mit den Geldern verhält und wie man spenden kann zwischen Fraktion und Partei und oder auch nicht und all diese Dinge. Da gibt es mit Sicherheit auch eine politische Diskussion, weil da sind Dinge halt möglich, die nicht immer so schön sind, wie wir das uns als Piraten eben vorstellen. Und da sollten wir darüber diskutieren. Bitte meldet euch bei mir, das ist wichtig. Entschuldigung, Maya, du darfst weitermachen. Ja, oh, supi. Okay. Wissen wir Bescheid? Genau, wir machen weiter mit einem Finanzantrag, Ticket 116424, Finanzantrag Barcamps, und zwar vom Artgerecht. Ist der Artgerecht da? Ansonsten sind noch andere Unterstützer, die Gaga und der Paki. Ist einer von denen da? Ich habe mit dem Mark gesprochen und ich darf diesen Antrag übernehmen. Hervorragend, oh ja, übernehmen ihn. Sonst hätte ich ihn für Paki übernommen. Willst du ihn vorstellen? Soll ich ihn vorlesen? Ich stelle ihn kurz vor und sag auch sofort was dazu. Es geht darum, Barcamps für die Kreativen und für die SG Gestaltung zu machen. Und die möchten dafür ein Budget zur Unterstützung haben. Und wie ich dem Marc jetzt heute auch schon leider gesagt habe, er hat reingeschrieben, das Budget soll für Arbeitsmittel und Verpflegungskosten Mehraufwand der Teilnehmer verwendet werden. Steffi, ich denke, du stimmst mir dazu, kein Verpflegungskostenmehraufwand, keine Verpflegung für Parteimitglieder aus Landesmitteln, korrekt? Ich habe jetzt, muss gestehen, am Rande gerade zugehört. Ich arbeite gerade noch an anderen Schatzmeisterdingen. Ich schaue aber gerade nochmal rein, Barcamp und irgendwer soll Essen bekommen, habe ich gehört. Unter anderem? Nein. Genau. Habe ich ihm schon gesagt, ich würde diesen Antrag gerne trotzdem übernehmen und einfach das mit dieser Verpflegungskostenpauschale oder diesem Mehraufwand einfach rausstreichen. Das Budget soll für Arbeitsmittel sein, damit die Kreativen da ihre Besprechungen, ihre Barcamps durchführen können. Das sind zwei Barcamps, soweit ich weiß, brauchen die für das eine Barcamp 200 Euro und für das andere Barcamp 100 Euro, also in Summe 300 Euro. Ich muss gestehen, leichte Irritation habe ich da schon, wenn es vorher Arbeitsmittel und Verpflegungskosten Mehraufwand heißt und wir streichen jetzt nur den einen Posten und aber kein Geld. Also es kostet das Gleiche. Ja, ich würde auch schon gern wissen, was da so für Arbeitsmittel in dem Rahmen anfallen. Also ich normalerweise weiß nicht, braucht man für ein Barcamp nicht so viel, was so teuer ist. Also. Eben. An der Stelle könnte ich dann mal um eine kurze Pause bitten, weil der Marc hat gesagt, ich kann ihn jederzeit anrufen. Das würde ich dann hier tun und dann stelle ich ihm die Frage. Seid ihr damit einverstanden? Ja, Pause ist gut. Ich muss mal eben Fenster zumachen. Hier geht gerade die Welt unter. Okay, dann hole ich bitte mal eben nicht. Mein Handy, ja? Hervorragend. Ihr könnt in der Zeit schon mal auswürfeln, von welchem Budget das runtergeht. Lass mal gucken, inwieweit überhaupt was beschlossen wird. Kreative sind doch Landesthema, oder? Ja, ja, das ist eine Landesgruppe. Nee, das, ja, das weiß ich. Ich meinte jetzt so Landesthema. Ja, Landesthema. Ja, das ist bei Design ja ein bisschen schwierig irgendwie, ne? Weil du kannst es hinterher für alles nutzen. Genau, es geht um den Budgetposten, Sasa. Und darum sind die Kreativen Landesthema. Ist ja? Das nicht sogar der Budgetposten Öffentlichkeitsarbeit? Kann der Paki das nicht alleine beschließen? Der ist aber gerade nicht da. Also normalerweise fällt das auch nicht unter die Budgetposten. Die hatten zwischenzeitlich auch mal einen eigenen. Aber da jetzt kein Wahlkampf, nichts weiter anstand, wurde da wohl auch kein neuer vergeben dann von uns. Ich kann mich da gar nicht erinnern, dass die mal einen eigenen hatten, aber... Ja, ich meine, zur in der Diskussion dann auch mit den... also es war kein richtiger Budgetposten, sondern es waren halt Gelder, die sie gekriegt haben für Dinge. Ist aber nicht Bestandteil der ÖA. Man könnte es aber, das können wir mal so als Notiz für uns festhalten, für das nächste Mal mit in den Posten mit reinnehmen, weil ich sehe das ähnlich wie der Schlumpf. Also kreativ ist schon Öffentlichkeitsarbeit und könnte man unter dem großen Posten Öffentlichkeitsarbeit als Budgetposten auch laufen lassen fürs nächste Mal. Ja, genauso wie das Kreenest-Budget auch. Also da kann man dann das nächste Mal alles drunter packen. Kleiner Hinweis, sollten die Satzungsänderungsanträge der AG-Struktur angenommen werden, sind... das Krähennest und die kreativen NRW sowieso Untergruppen unserer Öffentlichkeitsarbeit und teilen sich ab dann mit denen ein Budget. Jupp. Das ist sowieso dann schon angedacht. Also sollte es angenommen werden, dann haben die sowieso ein gemeinsames Budget. Ich bin wieder zurück, Mann. Draußen blitzt und donnert es immer ohne Unterlass und es regnet. Aber ja, gut. Ist der Steuerraum wieder da? Nee, ne? Nee, wir warten noch. Wir plaudern gerade über Budgetposten und Landesthemen Kreativen. Könnte ich ja noch ein bisschen Wolken beobachten gehen. Ich wäre dann wieder da. Hervorragend. Und? Also der Marc hat gesagt, na dann streich doch halt 100 Euro. Es geht wirklich nur um Kosten, wie zum Beispiel, wenn die jetzt irgendwelche Farbausdrucke, Farbkopien machen, dass er nicht auf den Kosten sitzen bleibt, damit er ein Budget hat, um solche Rechnungen einzureichen. Da habe ich ihm nochmal gesagt, Marc, bitte geh damit verantwortungsvoll um. Also wirklich, dass er wirklich nur das ausgibt, was wirklich erforderlich ist, um diese Treffen durchzuführen, hat er gesagt, ja, ja. Und wahrscheinlich wird das viel, viel weniger als 100 Euro pro Veranstaltung. Er hat auch gesagt, er weiß jetzt nicht, ob vielleicht für das Wahlkreisbüro da irgendwie noch eine Kostenbeteiligung oder so anfällt. Das weiß ich nicht. Das müssen die vielleicht mit Joachim oder mit Lukas durchführen. War aber ja eigentlich noch nie so. Also wahrscheinlich wird das Budget nicht ausgeschöpft und er hat kapiert, dass das nicht zum Verzätschern ist. Also ich finde es gerade trotzdem immer noch ein bisschen schwierig. Also jetzt wurden bis jetzt nur ausgedruckte Blätter, also Dinge, die ausgedruckt werden sollen, genannt. Ich finde die Höhe da ein bisschen unpassend. Also mir ist immer noch nicht klar, für was das gebraucht wird. Also ich meine, Stifte kann jeder mitbringen, jeder wird seinen Laptop mitbringen. In der Geschäftsstelle ist ein Beamer, ist eine Leinwand. Miete, glaube ich, kommt auch eher nicht in Frage. Mir ist das echt gerade ein bisschen schleierhaft. Ich finde sowas gut, ich finde das total toll. Ne? Ich will das nicht, will die Veranstaltung selber nicht schlecht reden. Mir ist nur die Höhe des Budgetantrags rätselhaft. Dann mach wenig. Ja, also ich möchte es mal über den Antragsteller sagen, dass wenn er da 100 Euro erstmal großzügig ansetzt, um da diverse Dinge zu machen und Kopien etc. und nur das Nötigste, bin ich mir sicher, dass er das sehr verantwortungsvoll handeln wird. Der Marc hat ja auch schon etliche andere Dinge für uns auch im Wahlkampf sehr vertrauensvoll geregelt und ich glaube nicht, dass er da Dinge auf den Kopf haut. Ja, ich möchte auch gar nicht weiter eigentlich darüber diskutieren. Wir sprechen hier von 200 Euro für 2 Tage Veranstaltung. Okay. Vertrauensvolle Person, ansonsten würden wir dir sowieso kein Geld, kein Budget geben und das veranstalten lassen. Also bitte, lasst uns das beschließen. Ja, okay. Gibt's noch Diskussions... Ja, genau, Budget brauchen wir. Die Budgetposten brauchen wir, ne? Ja. Ja. Entschuldigung. Also jetzt haben wir ja zum Beispiel... für das letzte Mal die 15 doch nicht verwendet, sondern die 19. Das heißt, jetzt hätten wir wieder auf der 15 was. Wie wäre es denn mit sonstigen Veranstaltungen? Bin ich mit einverstanden. Genau. No. Ich weiß, ihr habt was anderes geglaubt, aber ich bin für die 15. Ja, eben. Ich meine, mir ist das letztendlich egal, aber wir hatten vorhin ja extra nochmal darüber gesprochen, dass man das also durchaus auch in anderen Posten legen könnte, aber mir ist es letztendlich egal. Also 15 erstmal. Also da gibt's jetzt keine Einwände mehr. Gut. Dann stimmen wir darüber ab. Christian. Dafür. Jens. Dafür. Daniel Sann. Dafür. Ich bin auch dafür. Sasa. Ich enthalte mich. Claudia. Dafür. Stahlrabe. Dafür. Steffi. Auch dafür. Hervorragend. Damit ist der Antrag angenommen und die Kreativen und so weiter können tolle kreative Barcamps machen. Eine Anmerkung übrigens allgemein dazu noch, ne? Wenn jemand ein Budget zugesprochen bekommt und reicht da Dinge drauf ein, von denen wir der Meinung sind, also wir FAT, wir Finanzschatzmeister-Team, dass sie da nicht drauf gehören, dann kriegt er die auch einfach nicht erstattet. So einfach ist das. Jupp. Gut, das waren ganz viele Finanzanträge und Anträge und Dinge. Jetzt haben wir auch Umlaufbeschlüsse seit der letzten Vorstandssitzung, welche ich nun verlesen werde. Da haben wir ein Ticket 114583, Finanzantrag VKV Paderborn. Die haben sich 434,75 Euro aus ihrem VKV-Budget erstatten lassen, weil sie noch Kosten von der Bundestagswahl? Naja, auf jeden Fall noch Kosten aus dem Wahlkampf hatten und da haben sie sich jetzt noch ein Budget erstatten lassen oder geben lassen. Natürlich haben wir natürlich nicht. Wiederaufnahme eines Mitgliedes, das ist das Ticket 977, auf jeden Fall wollte jemand wieder rein. Wir haben auch ein Ticket, ein Mitglied wieder aufgenommen, ja. Dann haben wir 114844 Nachsendeauftrag Postfach. Da hat die Claudia 65 Euro zur Leiterleitung der Briefpost aus dem Postfach in die Berti beantragt. Genau, das haben wir auch beschlossen. Jetzt kommt hoffentlich die Post an. Eventuell. Britta berichtete von Bergen. Hervorragend, Bergeweideweise Post. Juhu. Dann Ticket 115121 Budgeterweiterungsantrag von einem anderen Ticket, und zwar VKV Warendorf. Die hatten ein Budget von 500 Euro und wollten sich jetzt das Ganze aufstocken auf 701,72 Euro. Also 201,72 Euro haben wir noch dazu genehmigt. Haben wir. Dann haben wir genau noch was vom Postfach. Ticket 115435 Postfach. Der Vorstand, also das hat die Claudia beantragt, der Vorstand beauftragt Daniel Sandmeier, der ist aus dem KV Dortmund, wo unser Postfach ist, mit der Leerung des Postfaches und der Weiterleitung der Post in die Berti, bis der neu eingerichtete Nachsendeauftrag greift. Haben wir gemacht. Das tut er jetzt. Guter Mann. Dann haben wir das Ticket 114523, finanzielle Beteiligung der Teilnahme der Piratenpartei an der Freiheitsstadt Angst 2014. Antragsteller bin ich, aber das haben wir halt mündlich auf dem ABPT besprochen. Der Lauf NRW beschließt 500 Euro für die Teilnahme der Piratenpartei an der Demo Freiheitsstadt Angst in Berlin. Also daran beteiligen wir uns, dass dort der Wagen der Piratenpartei starten kann. Haben wir abgestimmt und beschlossen. Ich habe übrigens schon Schläge auf den Hinterkopf gekriegt, weil das zu wenig wäre. Aber 500 Euro. Und die haben auch ganz viel Geld zusammengekriegt. Ich glaube nochmal 700 Euro von Spenden auf dem BPT. Es wird jedenfalls dort einen Wagen geben. Dann Aufnahme eines neuen Mitgliedes. Wir haben einen Antrag abgelehnt. Aus Gründen. Da gibt es Gründe, da darf ich nicht weiter drüber reden, aus Gründen. Aber wir haben tatsächlich ein Mitglied abgelehnt. Dann haben wir Ticket 115822 Budget für BVG und Bundesverwaltungsgericht und Bundesverfassungsgericht Prozess wegen Ratsfraktion Bad Salzuflen. Den Antrag hat der Ed geschrieben. Klingt viel, 5000 Euro. Wir werden aber tatsächlich wahrscheinlich wegen der Ratsfraktion Bad Salzuflen vor das Bundesverfassungsgericht und Bundesverwaltungsgericht ziehen, weil dort die Fraktion nicht anerkannt wird. Vielleicht mag der Christian das nochmal, der hat den Antrag gestellt, und gleich nochmal erläutern für alle, die jetzt denken, voll viel. Dann hatten wir einen Antrag, Ticket 115763, Bereitstellung von Finanzmitteln für RAM-Erweiterung, AG Technik. Da ist ja der Daniel Budgetverantwortlicher und darf das Budget freigeben, hat er gemacht. Dann hatten wir ein Ticket 116085, Zahlung der Lasur-Rechnung. Also auf der Wahlparty ist diese Band aufgetreten, die hatte uns jetzt eine Rechnung gestellt von 700 Euro, sehr spät, und die sind ja auf einem Sommerfest und der Wahlkampf, also der Wahlparty aufgetreten. Und für die beiden haben sie uns Rechnungen gestellt, die wir bezahlen müssen. Dann hatten wir das kommunale Vernetzungstreffen, da hatten wir erst was beschlossen, die 650 Euro. Aber das hat uns ja das Schatzi-Team um die Ohren gehauen. Deshalb haben wir es gerade nochmal beschlossen, aber es steht noch drin. Aber der Antrag ist sozusagen nichtig. Ticket 116127, Erlass offene Restbeträge, Mitgliedsbeitrag von Claudia. Der Vorstand möge beschließen, dass offene Restforderungen von 1 bis maximal 2 Euro aus den Jahren 2011 bis 2013 erlassen werden. Das heißt, es sind hier einige, wir haben ja die Mahnlauf gemacht, oder die Schatzis haben den Mahnlauf gemacht. Da sind natürlich dann auch Mitgliedsbeiträge reingekommen. Aber teilweise sind Beträge von 1 bis 2 Euro offen geblieben. Und weil die Leute dann theoretisch nicht stimmberechtigt sind und das dann nochmal überweisen müssten und das Ganze wirklich sehr viel Aufwand wäre, das alles noch den Überblick zu behalten, erlassen wir jetzt diese Restforderungen von maximal 2 Euro, sodass dann da die Datenbestände auch glatt sind. Und das waren die Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung. Okay, soll ich zu dem einen Antrag jetzt noch was sagen? Oder? Genau, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, das ist eine hohe Summe und damit alle wissen, worum es geht, transparenzmäßig, auch wenn jetzt Leute vielleicht zu faul sind, das sich durchzulesen, kannst du das mal eben und für die Aufnahme kurz einmal anreißen. Okay, dann einmal anreißen, insbesondere für diejenigen, die von der Kommunalpolitik bisher verschont wurden und von den seltsamen Entscheidungen, die es da von Seiten einiger Bürgermeister zur Bildung von Fraktionen gab. Dort wird ab und zu mal Piraten und den Mitgliedern anderer Parteien untersagt, eine gemeinsame Fraktion zu bilden. Nun hat hier aber in Bad Salzuflen der Bürgermeister den Vogel abgeschossen, indem er 2 Piraten untersagt, eine gemeinsame Fraktion zu gründen. Jetzt stellt sich die Frage, warum müssen dort 2 Piraten überhaupt eine gemeinsame Fraktion gründen? Ist das nicht eigentlich selbstverständlich? Nun, der eine Pirat dort ist noch nicht besonders lange Pirat, ist also erst nach der Kommunalwahl den Piraten beigetreten. Wir haben vorher in einem Umlaufbeschluss wir haben hier von einem anderen Umlaufbeschluss gehört, dass wir also ja auch durchaus in der Lage sind, Mitgliedsanträge abzulehnen. Das ist also durchaus kein Automatismus, dass hier jeder, der Pirat werden möchte, dass das dann auch vollständig kann. Wenn also da durchaus Bedenken vorliegen hinsichtlich der Mitgliedschaft, insbesondere dann, wenn man vorher einer anderen Partei angehört hat. Das war hier nicht der Fall. Dieser Pirat ist aufgenommen worden dort vor Ort. Wir haben dagegen nichts einzuwenden und wir finden es natürlich wichtig, dass dort 2 Piraten eine Fraktion gründen können. Und wir finden das so wichtig und halten diesen Fall für so aussichtsreich, dass wir auf jeden Fall dieses Budget zur Verfügung stellen möchten, um vor dem Bundesverwaltungsgericht und vor dem Bundesverfassungsgericht zu prozessieren. Wir haben dort einen Anwalt, der das für uns macht, der auch in diesen Fällen durchaus erfahren ist im Verwaltungsrecht, das hier zum Tragen kommt. Wir wissen aber, dass das nicht heißt, auch wenn wir gewinnen, dass diese Gelder dann vollständig an uns zurückfließen. Es kann also durchaus sein, dass ein großer Teil dieses Budgets tatsächlich dafür drauf geht, auch wenn wir diesen Fall gewinnen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir dann auf jeden Fall Rechtssicherheit für diese speziellen Fälle. Und ich halte das für insgesamt unheimlich wichtig, wenn wir überhaupt kommunalpolitisch arbeiten möchten. Vielen Dank, Christian. So haben wir das Ganze nochmal erklärt. Und dann machen wir weiter mit Sonstigem. Und da habe ich als erstes etwas selber reingekippt. Da habe ich nämlich der Vorstand hat von dem Matthias Täge aus Brandenburg eine Mail gekriegt. Die brauchen in Brandenburg nämlich Hilfe beim Unterschriftensammeln. Ich glaube, das nächste Wochenende. Oh, lustig, es hat geblitzt und mein Bildschirm hat geflimmert. Die brauchen Unterstützerunterschriften und brauchen Hilfe beim Sammeln. Bis zum 28.07. brauchen die 2000 Unterschriften. Und im Protokollpad und nachher im Protokoll stehen da dann nochmal der Zwischenstand, also ein Link zu der Seite, wo der Zwischenstand angegeben wird und außerdem ein Vernetzungspad, wo drin steht, wo gesammelt wird. Und da wir ja gerade ein Reisekostenbudget freigegeben haben, rufe ich alle auf, wenn ihr zum Beispiel am Wochenende, also nächsten Wochenende und übernächsten Wochenende noch Zeit habt oder irgendwie Urlaub habt und total Bock habt, nach Brandenburg zu fahren, fahrt nach Brandenburg und helft damit, Unterschriften zu sammeln. Oder wenn ihr Menschen kennt, die in Brandenburg wohnen und noch keine Unterstützerunterschriften für die Piraten abgegeben haben, ja, unerhört, dann sagt euch da euren Freunden, Bekannten, Verwandten, die alle in Brandenburg wohnen, vielleicht kennt ihr da Menschen, dass die den Brandenburgern Unterstützerunterschriften geben sollen. Genau, ihr seid damit dazu aufgerufen. Genau. Darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Ich habe gerade in den Mumble-Chat auch nochmal den Link zum Krähennest-Podcast, den wir am Dienstag gemacht haben, geschickt. Ich würde es gerne auch bei euch ins Pad reinpacken, wenn ich darf. Weil da wird ganz gut erklärt und auch auf dem Blog vom Krähennest sind da noch entsprechende Links. Da gibt's noch eine Pledge von dem Johannes Brunner da und nochmal Erklärungen, wie man halt, also wenn man jetzt helfen will, was man dann genau machen kann. Das war's. Genau. Dankeschön. So, Moment. Genau. Dann habe ich jetzt, eigentlich ist das nicht mein Punkt, ich habe ihn nur auf die Tagesordnung gesetzt. Wir haben noch Kulis, die nach dem letzten oder nach der Kommunalwahl angekommen sind, also zu spät. Da hatten wir schon mal drüber geredet, die liegen beim Artgerecht. Und da müssen wir nochmal darüber sprechen, was wir mit denen tun. Wir hatten erst gesagt, ja, fragen wir die Sachsen, ob die die haben wollen. Das hatte der artgerecht getan. Die haben sich aber nicht gemeldet. Der Bund würde uns die abkaufen. Eventuell könnten wir sie ja aber auch nochmal die Länder, die jetzt Wahlkampf haben, fragen, ob sie uns die abkaufen möchten. Was sagt ihr dazu? Sollen wir das einfach so tun? Der Artgerecht hat darüber hinaus auch schon wieder die eine oder andere Anfrage hier von uns aus NRW von Kreisen, ob wir nicht noch was haben. Könnten wir auch rausgeben dann. Ja, finde ich gut. Fragt sich zu welchen Konditionen, ob wir da Konditionen machen, wie ihr das wollt, aber eigentlich waren die ja eh für den Wahlkampf gedacht. Also, was sagen denn die Kollegen dazu? Mir ist das ja relativ egal. Also für mich hätte der Wahlkampf in den anderen Bundesländern Priorität. Aber in dem Falle verschenken wir sie ja nicht, ne? Da wollen wir ja zumindest irgendwie Selbstkostenpreis dafür haben, ja? Ja, natürlich. Ja, es geht auch darum, dass wir denen jetzt vernünftig unter die Arme greifen können, während die unter Umständen das gleiche Problem haben. Das heißt also, wenn sie bestellen, dann wären sie so spät da, dass sie dafür nicht mehr verwenden können, so wie wir das ja eben auch hatten. Wenn wir die kostenneutral an dir abgeben können, dann würde ich das machen und dann für unsere Kreise welche nachbestellen, weil die Kreise können im Zweifelsfall auch noch ein bisschen darauf warten im Moment, da wir nicht im Wahlkampf sind, die Wahlkampfländer aber nicht, also verkaufen für plus minus null an die Länder, die noch im Wahlkampf sind und dann von dem gewonnenen Geld neue Pullis kaufen für uns. Dann stellt sich für mich die Frage, wenn wir jetzt darauf warten, dass diese Länder zu uns kommen und sagen, bitte gibt uns ein paar Kulis, die wissen aber gar nicht, dass wir welche haben, müsste denen vielleicht jemand das mal verklickern? Dass ja, wir ja, das natürlich. Wer kann die denn mal ansprechen? Wie machen wir das? Da der artgerecht die Kulis hat, würde ich den auch, der hatte sich da auch angeboten, die Kommunikation übernehmen lassen. Okay. Mumblechat wurde gerade noch eingeworfen vom Aloxo, sind die Kugelschreiber aus dem solidarischen Werbemittelbudget bezahlt, dann ist es Eigentum der Kreise. Ja, hatte ich ja schon darauf reagiert quasi, indem es dadurch bei den Kreisen nur zu einer zeitlichen Verzögerung kommt. Sprich, die bekommen ihre Kulis, aber halt später. Gut. Genau, also letztendlich, ja, wenn die uns das kostenneutral oder wenn die uns, ach guck mal, der schreibt davon. Ist dort im Sprechen. Möchtest du was sagen, lieber Schreibi? Ja, Kuckuck, im Wahlkreisbüro in Bochum liegen noch so an die 80 bis 100 leicht angeditscht, aber verwendbare Wahlplakate. Was ist denn damit? Sind das... Frage, sollten wir auch mit in die Anfrage nehmen. Ja, wir haben ja bestimmt überall noch Wahlplakate. Sind das denn Europawahl oder Corona? Also was für Plakate sind das? Bundestagswahl. Also die von der letzten... 2004, glaube ich. Aha, 2004. Verstehe. Okay. Stimmt. Ja, da könnte man natürlich auch gucken, weil ich glaube, wir sind ja, also wir haben ja noch ganz viele, also bei uns zum Beispiel im Kreis haben wir auch noch ganz viele Plakate, ob wir da noch auch welche abgeben wollen. Oder ob wir die halt einlagern, wie es geplant ist. Ich finde, einlagern macht überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen die 2017 und bis dahin können wir echt neue machen. Sagt mir einfach irgendwie Bescheid, wenn ihr was beschlossen habt. Ja, klar. machen wir. Können wir auch nochmal irgendwie im Umlauf irgendwie was machen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, können wir schon. Wenn da irgendwie Leute darüber fahren und irgendwie noch Plakate gebraucht werden, können wir das ja unbürokratisch machen, was wir die auch irgendwie abgeben. Fände ich gar nicht schlecht. Ich rede mit dem Artgericht, dass der die anspricht und dann die Plakate mit erwähnt. Hervorragend. Finde ich gut. Beim nächsten Thema stehe ich zwar dran, aber die Steffi hatte mich gebeten, das mit auf die TO zu setzen. Sind wir denn jetzt fertig? Ja, ne? Mit dem einen Thema? Ja, klar. Haben wir. Okay, genau. Das nächste Thema, wie gesagt, stehe ich mit meinem Namen drin, hat aber Steffi mich gebeten, draufzusetzen, das ist nämlich das LPT-Datum. Wissen wir da was? Nö, wissen wir bisher nichts. Hat sich ja auch, wissen wir, ich habe mit dem Timmy irgendwann mal nebenbei darüber gesprochen, rein zufällig. Und der hat also ganz klar gesagt, hätten wir das früher so gesagt, wäre das mit Sicherheit nicht das Thema gewesen. Aber von der Orga her wird das sehr, sehr schwer. Also es würden nicht mehr so viele Leute dann zur Verfügung stehen, weil die einfach keine Zeit haben. Dann bleiben noch irgendwie drei Orga-Leute übrig, die dann an einem anderen Wochenende 4 Wochen später Zeit haben. Und ich glaube, damit hat sich der Sachverhalt einfach erledigt. Ich habe noch ein anderes Argument, was gegen die Terminverschiebung spricht. So sehr, also nochmal vielleicht an die Leute, die nicht dabei waren. Wir hatten ja schon das im wollte Februar ich gleich noch oder sagen. So. Ach so, Entschuldigung, dann lasse ich dich weiterreden. Es geht um den LPT-Termin und wir sind halt einfach darauf angesprochen worden, warum der LPT-Termin zum gleichen Termin ist wie die FSA. Was einfach aus organisatorischen Gründen gar nicht anders möglich ist, sei es Halle oder Orga. Wir haben lediglich 2 Bewerbungen reinbekommen zum LPT. An der einen Bewerbung gab es kein ordentliches Internet, sodass ein Stream nicht möglich ist. Und dafür mussten wir uns für die andere entscheiden, ausgerechnet auf dem 30.08., ausgerechnet zum FSA-Demo, ausgerechnet zum, ich glaube, CSD in Münster und bestimmt noch ganz viele andere sinnvolle Veranstaltungen. Und leider halt auch unser LPT. Tut uns leid. Ganz davon abgesehen war die Ausschreibung inklusive dieses Termins schon, bevor überhaupt jemand dran gedacht hat, dieses Jahr eine FSA zu machen. Die Entscheidung, eine FSA zu machen, ist erst nachdem wir den Termin festgelegt haben, gefallen. Und manchmal passiert Scheiße. Ein weiteres Argument, was für mich dagegen spricht, das zu verschieben, ist, dass ich von mehreren Leuten weiß, die da schon Hotels gebucht haben und jetzt mindestens Stornogebühren haben dadurch. Also wir verursachen Leuten Kosten. Und wenn die 150, 200 Leute, die auf so ein LPT kommen, weniger auf der FSA sind, wobei man dann ja noch davon ausgehen müsste, dass tatsächlich alle 200 Leute, die auf ein LPT gehen, auch auf eine FSA gehen, was meiner Meinung nach bestimmt nicht der Fall sein wird, wird es bei der FSA kaum auffallen. Ja, ist natürlich schade. Also ich kann das mal so ein bisschen, wie der FSA-Termin zustande gekommen ist. Ich war ja Anfang Mai auf dem Aktivkongress von Digital Courage und da haben sich nämlich, oder da hat der Organisator der letzten Freiheit statt Angst gesagt, oh, ich will wieder eine Freiheit statt Angst, wer macht mit? Und dann haben die sich da Anfang Mai erst zusammengesetzt und dann auch das Datum aus Baldowat und das Team gefunden. Also seitdem steht eigentlich auch erst das Datum oder seit kurz danach steht erst das Datum und da stand ja das Datum oder die Ausschreibung für unseren LPT schon lange fest und da war die Frist schon das erste Mal oder das eine Mal schon verlängert. Also da lief schon die verlängerte Bewerbungsfrist und das jetzt alles nochmal umzukippen ist schwierig. Schwierig oder nicht, ich hätte es zumindest ganz schön gefunden, wenn sich das Orga-Team nochmal zurückgemeldet hätte. Ich habe also dort niemanden mehr erreicht, nachdem wir dort also vereinbart hatten, dass sie nochmal überprüfen, ob der Termin für die Halle zu verlegen ist. Ich finde das etwas seltsam, das in dieser Art und Weise zu handhaben. Ich kann auch die Argumentation mit den Hotels nicht so richtig nachvollziehen, weil ich das schon zu dem Zeitpunkt gesagt habe, als das Thema aufkam, dass ich kaum Hotels kenne, die 2 Monate Stornofristen haben. Dafür hätte sich sicherlich eine Lösung finden lassen. Ich bin da jetzt nicht persönlich drin involviert. Ich finde nur, dass die Argumentation nicht so super schlüssig war und dass die Handhabe auch jetzt wegen des Alternativtermins, ich sag mal vorsichtig, unglücklich war. Macht mich jetzt so für die Orga insgesamt nicht so super optimistisch. Ja, Entschuldigung, was wollte ich noch sagen? Jetzt bin ich aus dem Konzept. Jetzt bin ich raus. Okay, dann haben wir noch Sprach- oder Wortmeldung aus dem Vorstand. Nicht? Dann nee, jetzt aus dem, ja. Ich weiß, der hat nur einfach reingeredet und bevor es wollte ich nochmal fragen und dann ihm das Wort erteilen. Hier bringt mal. Vielleicht nochmal, um die Argumentation zu unterstützen vom Ballerstedt. Es gibt ja nicht nur, die Hotelzimmer gebucht haben. Auch da kommt es immer darauf an, wie man bucht, ob man stornieren kann oder nicht. Ansonsten haben nicht alle Leute das Glück, selbstständig zu sein oder bei einer Fraktion zu arbeiten. Das heißt, die haben sich dann schon Urlaub genommen an einem Freitag oder Montag, um dann am Aufbau teilzunehmen. Und das lässt sich auch wieder nicht so einfach umstoßen. Außerdem haben sich auch auf andere Weise Leute darauf eingerichtet, dass der Termin stattfindet. Die Orga-Vorbereitungen sind angelaufen. Und da kann ich das nicht nachvollziehen, wenn man da jetzt an dem Termin noch rumschraubt. Ansonsten stand es ja zum Beschluss der des LPTs fest, dass da die FSA ist. Hätte man das da nicht gewollt, hätte man den Beschluss verschieben müssen und nochmal aufschreiben müssen. Aber jetzt ist das definitiv zu spät, irgendwas dann rumzudrehen. Um das nur mal ganz kurz aufzugreifen, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen diesen Termin, wenn es eben sowieso keine sinnvolle Alternative dazu gibt. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn es Gründe dafür gibt, die es für Einzelne schwierig machen, da nochmal Dinge terminlich anders zu gestalten. Das war also jetzt rein auf die Hotelfrage bezogen und die erschien mir in dem Zusammenhang nicht schlüssig. Ich habe mit der Branche so meine Erfahrungen, konnte das nicht nachvollziehen. Das mag auch im Einzelfall so sein. Ich kann es dir gerne erklären. Es gibt Sparangebote von Hotels, die einfach nicht stornierbar sind. Das ist so. Müssen wir jetzt auch nicht ewig drüber diskutieren. Hatte ich nicht so. Okay, also bleibt's bei dem Termin. Das ist auch gut zu wissen, weil dann haben wir ja eine Einladungsfrist, nicht eine Einladungsfrist, sondern eine Antragsfrist, die bald endet. Also um Anträge einzureichen, Programmanträge. Nein, Satzungsänderungsanträge, so andersrum. Nämlich, ich glaube, nächste Woche, ne? Freitag? Samstag? 18. Juli. 18. Hervorragend, danke für dieses... für diesen Service. Das ist natürlich, wie gesagt, schade, aber lässt sich jetzt nicht machen. Ich glaube, in Rheinland-Pfalz ist da auch noch ein Termin jetzt irgendwie noch dazugekommen und ist natürlich, ja, schade, aber wir werden dann da unseren LPT. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema, Image-Kampagne, Jens. Ja. Gibt's noch nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, bei der letzten PolGF-Sitzung kam der Bundes-PolGF, der liebe Christos, auf mich zu und bat mich, ob nicht NRW sich den Hut für die bundesweite Image-Kampagne absetzen könnte, das zumindest zu koordinieren. Ich habe dann gesagt, dass wir natürlich nicht die Image-Kampagne schreiben können, sondern zumindest koordinieren. Werde mich jetzt erstmal mit ein paar Leuten zusammensetzen, um eventuell Barcamps, Mumble-Sitzungen und sonst was zu organisieren. Meine Idee ist, dass wir von Anfang an das besser machen, was wir in früheren Zeiten der SG Presse und so weiter mal vorgeworfen haben, dass da nämlich ganz, ganz viel in kleinen Gruppen entschieden wird. Das, finde ich, sollte bei dieser Image-Kampagne nicht der Fall sein, sondern von Anfang an viele Leute mit einbinden. Das wird sicher noch so 4 Wochen dauern. Ich habe schon Leute in der Fraktion gefragt, ob die nicht in ihrer Freizeit Lust hätten, daran mitzumachen. In der Fraktion sind ja 2 neue Campaigner eingestellt worden, die sich genau auf Kampagnenmanagement spezialisiert haben, auch in ihrer Ausbildung. Die haben beide gesagt, sie würden, wenn das abends und außerhalb der Arbeitszeit ist, mitmachen. Ich werde da auch dann rechtzeitig über die NRW-Info noch was rumschicken, damit wirklich von Anfang an alle wissen, was da gemacht wird. So, ich versuche das zumindest und versuche das so lange wie möglich durchzuziehen, dass bei jedem einzelnen Schritt der Image-Kampagne Großteile der Basis mitsprechen können und mitbeteiligt werden, ähnlich wie wir es ja bei der AG-Struktur auch gemacht haben, die von Anfang an eine Aktion aus der Basis heraus gewesen ist. So möchte ich das hier auch halten und wieder ähnlich machen, dass sich da eine Gruppe formiert, die auf jeden Fall immer öffentlich tagt, immer den Leuten die Möglichkeit zur Mitsprache gibt und so weiter. Ja, das ist jetzt was, was auf NRW zukommen wird. Darüber hinaus möchte ich hier, es klang vorhin auch schon mal an, alle Leute, die hier anwesend sind, mal bitten, darüber nachzudenken, ob sie nicht Bock auf Öffentlichkeitsarbeit haben, ob sie nicht Bock auf Pressearbeit haben. Unsere AGÖA in NRW braucht dringend Unterstützung und jeder, der Lust hat, vielleicht über sehr gute Grammatik- und Rechtschreibkenntnisse verfügt und dann einfach mal zum Beispiel auch mit Lektorat unterstützen kann und so weiter. Alle, die Bock haben, ÖA zu machen für uns. Dienstagsabends ist die ÖA-Sitzung. Die freuen sich über jede Unterstützung. Und gerade wenn wir jetzt sowas wie eine Image-Kampagne machen wollen, brauchen wir viele, viele Leute, die Lust haben, mitzumachen und vielleicht auch mal Lust haben, mit sich auf die alten Tugenden von früher zu konzentrieren, dass wir nicht hingehen und sagen, wie viel Geld haben wir denn noch, was können wir dafür für eine Image-Kampagne kaufen, sondern uns kreative, lustige Sachen einfallen lassen, interessante Aktionen und wieder ein bisschen mehr uns auf alte Tugenden berufen und nicht immer nur darauf gucken, was für eine Image-Kampagne man kaufen kann. In diesen kreativen Ideen sind wir sowieso viel besser. Okay, das war's. Vielen Dank, Jens. Dann, Moment. Scroll. Genau, dann ist der nächste Punkt Strukturreform vom MacGyver. Jetzt hatte der gerade im Pad geschrieben, dass er eventuell nochmal weg ist. Der ist wieder da. Ist er wieder da? Boah, es blitzt hier und mein Bildschirm flimmert. Das ist aber komisch. Das ist nicht gut. Genau. Ist er wieder da? Komme er in den Sprechenraum? Erzähl uns was dazu. Ich glaube, ja, müssen wir es in epischer Breite, aber du kannst es zumindest mal anreißen. Ja, anreißen und ich hätte gern auch nochmal abschließendes Feedback. Also die AG Struktur hat den Teil 1b der Strukturreform vollendet, den wir auf dem letzten LPT angedroht haben. Das ist die Einführung von Servicegruppen, die dann vom Landesvorstand beauftragt werden. Vorneweg möchte ich nochmal betonen, es wäre schön, wenn die Verwaltung auch eine SG wäre, aber es ist nicht vorgeschrieben, damit das nochmal ganz klar wird. Ja, ihr könnt in das Pad reinhüpfen, dann können wir da mal im Schnelldurchgang durchrasen. Da ist jetzt die ganzen Satzungsänderungen drin, wobei einige, wo ein eigener Antrag hintersteht, nicht zur Strukturreform an sich gehören. Ist die Frage, wie ausführlich ihr das gerne hättet. Also wichtig ist, glaube ich, die Bedenken der Verwaltung und der Schatzmeisterei, ob wir irgendeinen Quatsch eingebaut haben. Ganz unten befinden sich auch schon dementsprechend Kommentare. Dazu nochmal von mir ein ganz wichtiger Kommentar jetzt für Verwaltung und Schatzmeisterei. Wenn irgendwas davon scheiße ist, was da drin steht, so und wo ihr sagt, das ist totaler Humbug, das geht gar nicht, sagt uns das, dann stellen wir so einen Antrag erst gar nicht, wenn die Humbug sind. Dafür brauchen wir aber eure Kommunikation. Der X-Pack war schon nett bei der letzten AG-Struktursitzung mit dabei zu sein und hat über einige Sachen schon mal drüber geguckt. Wir bitten euch, das zu tun. Wir haben eine Mailingliste in der AG-Struktur. Im Zweifelsfall könnt ihr euch auch einfach direkt an MacGyver oder mich wenden und oder an die Maya und Bescheid sagen, wenn ihr sagt, boah, das ist aus Gründen XY Mist, das geht gar nicht. So, damit wir einfach so einen Quark wie beim letzten Mal vermeiden. Einwurf, die Zeit drängt natürlich. Am 18. ist Antragsfrist. Bis dahin müssen Satzungsänderungsanträge eingereicht sein. Das heißt, ihr solltet das schnell machen, wenn ihr was zu meckern habt. Zu meckern haben wir ja gar nichts. Grundsätzlich immer nur konstruktive Anregungen. Und wie erwähnt, treffen wir uns ja am Samstag und werden natürlich auch darüber sprechen. Das war nicht auf das Schatzi-Team, das war kein Seitenhieb auf das Schatzi-Team, sondern allgemein an alle, die da sind. Genau, wenn ihr mitschreibt, kann ich für das Schatzi-Team ja schon mal die wichtigen Punkte aufzählen. Das ist der Paragraph 18. Ja. Jetzt muss ich selber mal kurz nachgucken. 23. Mhm. 24. Mhm. In denen geht es auf jeden Fall ums Geld. Wenn wir Fragen haben, können wir dich irgendwie am Samstag erreichen? Ihr könnt mich jederzeit anrufen. Meine Telefonnummer steht im Wiki. Großartig. Und dann Samstag habe ich, glaube ich, auch den ganzen Tag Zeit, um ins Mumble zu kommen. Schön, danke dir. So, nichtsdestotrotz sind unten noch ein paar Bugs, die reportet wurden, die wir kurz durchgehen können. Und sollen wir das wirklich hier jetzt machen? Ja, würde ich schon gerne, weil das ist schon etwas Größeres. Wir haben eigentlich grundsätzlich immer, dass Servicegruppen vom Landesvorstand und Landesparteitag beauftragt bzw. gegründet werden. Und dann kam zu Recht die Anmerkung, muss das vom Landesparteitag sein? Ist die Frage, ob wir das auf den Landesvorstand erstmal in der ersten Fassung ändern wollen oder einschränken wollen, dass nur der Landesvorstand SGs gründet. Das hätte ich jetzt gerne mal irgendwie so ein Meinungsbild vom Vorstand, wie ihr das seht, ob wir da erstmal auf Nummer sicher gehen sollen. Ja, das kam ja von mir beziehungsweise aus der Verwaltung. Ich kann dazu nur sagen, für uns wäre es extrem unpraktisch, wenn wir neue Leute reinhaben wollen, wenn wir da auf den nächsten LPT warten müssten. Nein, da steht oder. Ihr müsst auf gar nichts warten. Ich habe immer ein bisschen ein Problem mit Kann-Bestimmung oder mit Oder-Bestimmung. Weil was ist dann, wenn dann wieder jemand kommt, ja, ich will aber, dass die Leute am besten namentlich auf dem LPT benannt werden. Ich weiß, dass es Leute gibt, die möchten das einfach nicht. Die möchten nicht, dass deren Name auf dem LPT irgendwo genannt wird. Die tun sich teilweise schon schwer, wenn sie irgendwo namentlich in der Beauftragungsliste drinstehen. Und ich möchte meine Leute in Anführungsstrichen da einfach schützen. Ich will nicht, dass die da irgendwo auf dem LPT unter Umständen durch den Kakao gezogen werden. Deswegen. Darf ich dich direkt unterbrechen? Das ist eine ganz, ganz völlig unnötige Sorge, weil der Landesvorstand kann das machen oder der Parteitag. So, wenn der Parteitag eine SG gründen will, und da geht es nicht um die Leute, die da reinkommen, es geht nur um die Gründung der SG. So, das kann der Parteitag oder der Landesvorstand machen. Da werden keine Namen genannt, da werden keine Leute beauftragt. Es geht nur um die Gründung. Das Konzept sieht ja auch vor, wer gründet, bestimmt die GO und dann kann man in die GO Scheiß reinschreiben. Also da muss ich recht geben, dass der Landesparteitag ist ein bisschen unglücklich. Aber wie gesagt, unten sind schon die Bugfixe, dass dann eventuell rauskommt, beziehungsweise die Beauftragung halt nur noch durch den Landesvorstand und nicht den Landesparteitag kommt. Das heißt, der Landesparteitag kann es vielleicht gründen, aber dann hat die SG keine Leute und ist nicht beauftragt. Ich vertraue unserem Parteitag. Wie gesagt, Alternativangebot, wir machen erstmal auf Nummer sicher und lassen den Parteitag raus und wenn sie gucken, wie sich das entwickelt und dann können wir es immer noch später wieder reinnehmen, auf dem nächsten Jahr. Vielleicht mal als Gegenargument, der Parteitag wählt auch den Vorstand, von daher sollte man ihm auch die Kompetenz zutrauen, so eine SG zu gründen. Nee, also danke, bei dem Lenny. Vorstand, den die immer wählen, nee. Danke, Lenny. Ich finde das überhaupt gar kein Problem, dass die Basis eine SG gründen darf. Wenn die da hingehen und sagen, wir möchten die SG Bällebad haben und es schaffen, dafür eine GO zu machen und Leute zu finden, dann so what, was soll denn passieren? Meine Leute, meine Güte, keine Angst haben. Das ist doch. Und wenn es scheiße ist, lösen wir das Ding halt wieder auf. Was soll es denn? Ist doch, da passiert doch nichts. Ja, also zumal der LPT ja jederzeit widersprechen darf. Der LAFO. Ja, eben. Und was ist, wenn mir ging es jetzt explizit nur. Entschuldigung. Ich sehe es halt nicht, wenn sich jemand meldet. Sorry. Kein Ding. Sag schnell. Was hältst du denn? Also, mir ging es jetzt explizit nur um die Mitgliederverwaltung bzw. Schatzmeisterteam. Da wollte ich das einfach klarstellen, dass ich das da einfach für unglücklich halte, wenn bezogen auf solche doch recht spezifischen Aufgaben da der LPT mit reingezogen wird. Warum? Also zum einen ist die Diskussion bei uns intern noch gar nicht abgeschlossen, ob wir das Ganze für uns als sinnvoll empfinden oder nicht. Und das ist jetzt nicht alles auf meinem in Anführungsstrichen Mist gewachsen, sondern einfach mal so eine Zusammenfassung dessen, was auch in Telefonaten jetzt an mich herangetragen worden ist, dass da auch Angst steht, dass da Leute von außen in die Gruppe reingedrückt werden, die man nicht haben will, und dass das Ganze einfach fürs, ich nenne es jetzt mal Backoffice, einfach als unpraktikabel angesehen wird. Also ich wiederhole das noch. Entschuldigung, Christian. Ja, ich möchte an der Stelle mal einhaken, aber das ist doch irgendwas, was man tatsächlich auf einem LPT durchaus mal erörtern kann, dann da abstimmt. Ist doch nicht so, dass wir jetzt einen monolithischen Vorschlag da einreichen können müssen, über den wir uns jetzt hier abschließend Gedanken machen und da alles schon mit einbeziehen, die gesamte Diskussion vorwegnehmen, wenn sie nicht schon irgendwo in Teilen geführt wurde. Und hier bestimmen, was am Ende auf der Tagesordnung steht. Wir haben doch die Möglichkeit, mehrere alternative Vorschläge einzureichen, uns auf dem LPT auf einen zu einigen, und dann haben wir eine Strukturordnung. Beziehungsweise, ich kann den ja auch modular stellen, dass ich den erstmal in der absolut entschärften Version mache und dann Zusatzmodule, dass wir ihn verschlimmbessern. Aus eurer, oder nicht verschlimmbessern, aber ne, gegenüber den Bedenkenträgern verschlimmbessern. Und wie gesagt, es zwingt euch keiner, eine SG zu gründen. Und in der, ich sag mal, ich mache das erstmal so, dass der LPT keine gründen kann, und mache es modular, dass es dann, da könnt ihr noch schön gegen die Module sprechen und eure Bedenken nochmal klar machen, dass wir diese Module dann eventuell weglassen. Ich möchte es einfach nur mal betonen, ich habe kein Problem mit dieser Strukturordnung an sich. Ich habe da ganz am Anfang auch mitgearbeitet, da werdet ihr euch vielleicht noch dran erinnern, bevor mir dann andere Sachen privat zu viel wurden. Aber mir ging es jetzt wirklich nur darum, um die Bedenken aus meinem, in Anführungsstrichen, Backoffice. Ansonsten finde ich das eine gute Geschichte. Ich wollte einfach nur nochmal klarstellen, dass ich glaube, dass das zumindest, was die Mitgliederverwaltung angeht, für uns einfach ja nicht wirklich sinnvoll ist. Das hat nichts mit der politischen Arbeit oder sonst was zu tun, dass wir Strukturen brauchen. Ja, definitiv. Ich glaube, es ist auch ein bisschen die Angst bei uns im Backoffice, dass wir dann auf mal eine Strukturordnung haben oder eine Satzung haben, die uns in unserer Arbeit einschränkt. Aber das ist was, das müssen wir auch nicht jetzt diskutieren. Da kann doch, das möchte ich. Ich möchte es nicht so stehen lassen. Also, nochmal, ganz viele Missverständnisse, ganz viel Angst ohne Wissen, was da drin steht. Punkt 1. Es geht bloß darum, dass eine SG gegründet wird. Der Parteitag bestimmt da keine Mitglieder rein. Die SG nimmt die Mitglieder auf. So, ne? Nicht jemand drückt von außen da was rein. Das war nie vorgesehen. Das steht da auch nicht drin. Ich weiß auch nicht, warum man das da reinliest, weil das steht da nicht. Es geht nur darum, dass eine SG, wenn der LPT die Notwendigkeit einer Servicegruppe sieht, dass er diese Servicegruppe gründen kann. So. Also der macht es dann nicht, dass er da Mitglieder reinstopft. Ich weiß nicht, woher die Idee kommt. Ich möchte euch bitten, weniger Angst zu haben. Ja, das schränkt auch nicht in der Arbeit ein. Ganz im Gegenteil, das gibt mehr Freiheiten in die SGs, weil sobald die SG erstmal gegründet ist, ist jeder da drin beauftragt. Die SG kann sich weitestgehend selber verwalten und verantworten. Und es wird weniger vom Vorstand reingequatscht als bisher. So, das ist ja der Sinn von diesen SGs. Und keine Angst haben. Darf ich da kurz was sagen? Also gerade dieses, die SG nimmt die Mitglieder auf, finde ich bei Schatzmeisterei und Verwaltung ziemlich ungünstig, denn letztendlich stehen da Steffi in dem Fall bei der Schatzmeisterei und Claudia drüber, und die müssen mit den Leuten zusammenarbeiten können. Und wie soll das denn dann laufen, wenn jetzt, weiß ich nicht, welche aus einer der SGs dann jemanden drin haben wollen, den der Gensek oder der Schatzmeister nicht will? Also das, da halte ich in dem Fall gar nichts von. Die Leute müssen sich ihre Mitglieder bestimmen und nicht irgendeine SG muss die aussuchen. Darf ich? Da liegt nämlich einer der Bugs, den ich aber auch schon unten in den Kommentaren geändert habe oder Anmerkungen gemacht habe, wie ich es machen werde. Der gründet, schreibt die GO fest. Und in der GO kann drinstehen, da muss ich ihm jetzt widersprechen, dass die SG selbst aufnimmt und somit also den Schatzmeister und Gensek überstimmt. Und das habe ich aber schon gebugfixt. Das wird es dann, indem wir sagen, der LPT gründet nicht gehen. Beziehungsweise eventuell kann der LPT halt gründen, aber die GO legt der Landesvorstand fest und der Landesvorstand schreibt da rein, Schatzi hat diktatorische Rechte. Lacht nicht, das meine ich so. Wollte ich immer schon mal haben. In dem Fall ist es ja so. Ja, klar. Aber das macht ja auch Sinn an der Stelle. Der kam schon als Feedback zurück und der wird noch gefixt. Apropos diktatorischen Rechten. Es gab da auf dem letzten LPT so einen Satzungsänderungsantrag, wo es darum ging, dass die Satzung dahingehend geändert wird, dass wenn der Schatzmeister zurücktritt, nicht sofort ein neuer Landesvorstand gewählt werden muss. Das war wirklich mal ein richtig sinnvoller Antrag. Der wurde leider nicht angenommen. Kann man den bitte wieder reinstellen? Ich nehme das mal an und stelle ihn wieder rein, ja. Danke. Ich werde auch erste nicht mal dafür gestellt. Sprechen, genau. Ich habe den das erste Mal gestellt, ich stelle den auch gerne dann nochmal und begründe den auch nochmal. Danke, Gero, und ruf mich bitte ganz laut aus, damit ich dazu auch was sagen kann. Ich habe es beim letzten Mal ja verpasst. Gero, tust du mir einen Gefallen? Kommt drauf an, sag. Stell den bitte nicht bis morgen 3 Uhr ein. Erklärst du mir, warum? Ich bastel gerade am Antragsformular. Dann machen wir das Samstag, Steffi. Jo. Danke. Wie gesagt, wenn Fragen zur Strukturordnung sind, schreibt mir Kritik, Feedback, gerne, Bugs, die ihr noch findet. Schaut nur vorher eben ganz unten nach, da sind schon die Bugs aufgezählt, nicht, dass irgendwas doppelt ist. Nein, das hatten wir. Du hattest, warst ja so nett, das über die Verwaltungsliste zu kippen und da kam ja auch einiges schon zurück. Ja, aber vom Schatzmeisterteam fehlt es noch. Aber ihr trefft euch am Samstag, ne? Ja. Wunderbar. Samstag habe ich auch Zeit. Dann war es das auch schon. Von mir. Danke. Dankeschön. Gut, dann sind wir weiter. Genau, TDPA von Agivenz. Da sagt bestimmt die Vaku was zu. Hallo, Vaku. Hallo, hört ihr mich noch? Yes, ja, we do. Ja. Okay, ich habe hier Gewitter und sehe kein Mumble mehr und kein Pad mehr. Ich habe es in den Pad-Chat schon geschrieben. Ich habe heute Morgen von dem Danebot die Nachricht bekommen, dass dieses der Termin scheiße ist, weil die Fraktion da Klausur hat. Also alles zurück. Also Antrag zurückgestellt und nächstes Mal. Ja, oder ihr sagt jetzt eine Woche später wäre auch noch okay. Da gibt's auch noch Herbstferien in vielen anderen Bundesländern. Dann können wir das vielleicht heute irgendwie fixen. Aber an dem Wochenende hat die Fraktion Klausur. Okay. Ja, okay. Ja, dann machen wir es halt eine Woche später. Ist doch wurscht. Ist mir recht. Da sind ja keine Wahlen oder so, die wir jetzt da dringend irgendwie oder wichtige Termine, wo es unbedingt dann irgendwelche Sachen fertig kriegen müssen. Ja, würde ich sagen. Oder wollt ihr das dann nächstes Mal nochmal einreichen? Nö, wenn ihr jetzt als Vorstand sagt, dann machen wir es eine Woche später, dann ist das doch okay. Ja, soll mir recht sein. Was sagen? Schon geändert. Also 1. oder 2. November? Oder hat irgendjemand aus dem Vorstand von den Kollegen noch was dagegen? Nö, also Fraktionsklausur, das ist sowas wie die Angst statt Freiheit, ne? Ja, aber wenn wir es jetzt vorher wissen, können wir es doch einplanen. Genau, ich fand es auch toll, dass ich dann heute die Nachricht bekommen habe, weil solche Termine haben wir jetzt nicht so wirklich auf dem Stream. Ja, und eine also so die Fraktion nicht auf dem TDPA ist irgendwie doof. Ja, ja. Aber der 1. November ist ein Feiertag, wollte ich nur mal anmerken. Ist ein Samstag. Ist ein Sonntag, gefühlt. Also rein bus- und bahnmäßig ist es ein Sonntag. Bei dir vielleicht. Bei mir ja. Wenn der Erste, das ist Allerheiligen und davor ist Reformationstag. Ja, genau, aber finde ich trotzdem okay. Gut. Dann müssen wir nämlich eine Ausschreibung fertig machen. Die Vaku hat da reingeschrieben, bevorzugter RB? Regierungsbezirk. Ach, Regierungsbezirk wäre Düsseldorf. Also die wären jetzt quasi laut Planung dran, aber die letzten beiden haben da mangels Alternativen auch schon stattgefunden. Das heißt, es können sich auch andere, wenn ich das richtig interpretiere, bewerben. Ja, also ich würde die Bewerbung dann vielleicht so ausschreiben, dass es halt shit egal ist. Ne? Wir suchen halt einfach eine Location irgendwo in NRW, wo es länger mal nicht war, vielleicht und so. Genau, ein Budget von rund 900 Euro ist vorhanden. Das heißt, würdest du die Ausschreibung formulieren oder sollen wir? Das muss ja dann auf unser Vorstandsportal. Die letzten Male habe ich das irgendwie mit dem Jens zusammen gemacht. Mir wurscht. Gerne wieder. Mach das mal. Ich glaube, wir haben ja jetzt auch alle Zugriff auf das Vorstandsportal und können da was einstellen. Also ich kann. Genau, aber hier jetzt schon mal an alle Zuhörer, wenn ihr denkt, boah, bei mir in der Nähe soll unbedingt mal ein TDPA stattfinden am 1. oder 2. November, passt mir das total gut. Ich weiß die super Location dafür und das Budget reicht auch. Dann dürft ihr euch dann demnächst, sobald die Ausschreibung raus ist, bewerben. Habt ihr bestimmt Spaß dran, ne? Genau. Dann machen wir das so. Und Jens und Vakuum machen die Ausschreibung. Dann sind wir weiter bei Sonstiges. Genau. Ein Ticket, das bei uns reingekommen ist von jemandem aus Hessen. Und zwar von dem Sascha aus Hessen. Der möchte, oder die Hessen werden am 4. Oktober 2014 eine Großdemo machen. Die heißt Glücklich ohne Überwachung. Also so wird der Titel lauten. Und die wollen da, also da geht's unter anderem um diesen Internetknotenpunkt, den größten in Europa, glaube ich, der dort in Frankfurt lokalisiert ist. Wo ja die NSA quasi live mithören kann, was irgendwie halb Deutschland im Internet treibt. Und da wollen sie halt eine Demo machen und da werden noch Helfer gesucht, die entsprechenden Pads und Informationen sind hier im Pad zu finden oder beziehungsweise dann im Protokoll und ihr seid da ganz herzlich eingeladen mitzuhelfen. Gerade wenn jetzt zum Beispiel nicht zur Freiheit statt Angst schafft, dann wäre es natürlich toll, wenn ihr da auch mithelfen könnt. Wie gesagt, alle Infos im Pad oder beziehungsweise später im Protokoll. Eure Hilfe ist gefragt. Wir machen da ja das mit den 1000 Händen. Genau, das als Ankündigung. Und dann haben wir hier unter Sonstiges noch eine Anfrage. Lavor Veto hat Jens gerade reingeschrieben. Da haben wir aber auch irgendwie ein Ticket im Tracker mit einem Umlauf oder so. Irgendwie nicht mit drin. Nee. Weil wir da eine 24-Stunden-Frist haben. Richtig. Ich das jetzt da reingepackt. Ja. Ich erkläre es kurz. Der BUFO hat eine Beauftragung zur Organisierung der Freiheit statt Angst ausgesprochen. Die Beauftragung ist ausgesprochen worden an Christopher Lange, ehemaliger Pressesprecher, noch bis 2011, glaube ich. Du bist in der Zeile verrutscht. Nicht 772, sondern 774 schreiben. Jetzt gibt es Landesverbände, die ein Veto gegen diese BUFO-Entscheidung aussprechen wollen. Dieses Veto ist gültig, wenn 9 Landesverbände sich dem Veto anschließen. Also wenn insgesamt 9 Landesverbände ein Veto gegen diese Beauftragung aussprechen, ist der BUFO-Beschluss null und nichtig. Das müssen wir entscheiden, weil ich irgendwie es doof fände, wenn wir das durch Nicht-Reagieren entscheiden, sondern uns das bewusst machen, wenn dieses Mittel schon zur Verfügung steht. Wir haben da ja einen Umlauf bestimmt. Ist im Vorstandsdingen und da ist auch, glaube ich, oder habe ich schon in die Umlauf-Queue geschickt, das ist auf jeden Fall dort zu finden. Okay, weil ich sehe es im Pad nicht. Nee, ist im Pad auch nicht drin, weil ist ja ein, hat Jens da gerade nur reingeschrieben. Ist aber, Moment. Ich find's auch gut, wenn wir das hier öffentlich machen und nicht im Umlauf, weil es ist das erste Mal, dass es um so ein Veto gibt und das würde ich gern öffentlich tun und nicht im Umlauf. Es ist noch im Vorstand und ich sag euch die Ticketnummer 116493. Antrag, dringender Antrag auf sofortige Behandlung. Umlaufbeschluss ist seit heute oder gestern, heute Morgen angekommen. Ich weiß, dass 6 LAFOs das Veto eingelegt haben. Genau, es liegen vor von Baden-Württemberg, Sachsen, Bremen, Brandenburg, Saarland und Berlin. Der Korax hat es gerade auch nochmal reingepostet in den Baum. Ich persönlich finde es nicht nötig, aber egal, diskutieren wir es. Darf ich, darf man mit zwei Sätzen erfragen, warum das jetzt überhaupt Thema ist? Weil es andere LAFOs aufgebracht haben. Also es ist Thema, weil andere LAFOs das Veto eingelegt haben und wir dementsprechend auch gefragt sind und damit der Antrag an uns gestellt worden ist, weil die halt neuen brauchen. Deswegen ist es Thema hier bei uns. Ja, aber das hat ja einen Grund. Das geht ja um diese Personalie. Genau, es geht um die Personalie von Christopher Lange, der aus Berlin ist, glaube ich. Da ja. Einigermaßen umstritten innerhalb des Berliner Landesverbandes. Auch im Rahmen des Bombergates sehr doll Wind gemacht hat gegen Anne. Wenn du möchtest, aber, kannst du mich dazu auch direkt befragen. Ach so, ja, ich wollte es kurz noch erklären. Ich weiß aber, dass die Organisatoren auch schon gesagt haben, Leute, wir haben mit dem schon angefangen zu arbeiten, das wäre jetzt doof, wenn das wegbrechen würde. Ich sage auch gleich meine Meinung hinterher, ehe ich die Klappe halte, dass das Vetorecht, das den Landesverbänden eingeräumt worden ist, ist meiner Meinung nach ein sehr hohes Recht, wo die Hemmschwelle sehr hoch sein sollte. Die werden ihren Grund gehabt haben, diese Beauftragung auszusprechen. Deswegen würde ich mich einem Veto nicht anschließen. So, dann übergebe ich wieder an die Gesprächsleitung Maya. Ja, der Mitkrieger schreibt da gerade noch rein, Simon Lange, Christopher Lang, wen meint ihr da? Wir meinen den Christopher Lang und nicht den Simon Lange, weil der ist nicht beauftragt mit der Freiheit statt Angst. Und der Christoph ist da, ist da und erstens gibt's noch Meinungen aus dem Vorstand. Wollt ihr den Christopher noch dazu befragen oder wie auch immer? Also ich würde mich Jens' Meinung, um ehrlich zu sein, anschließen. Ich würde mich auch, Jens. Ja, mach du zuerst, Claudia. Ich habe es im Ticket schon kommentiert. Ich würde mich der Meinung von Jens auch anschließen. Also ich habe mich dazu heute auch noch informiert, habe mit diversen Leuten heute gesprochen, weil ich mir dazu einfach eine Meinung bilden wollte. Glücklicherweise habe ich sogar unseren Bundesbürger-F dazu erreicht, der mir erklärt hat, wie es zu der Beauftragung gekommen ist. Ich finde, da wird Wind um ganz, ganz wenig gemacht, um nichts, nämlich um genau zu sein. Und die Orga arbeitet wirklich seit dem BBT schon mit ihm zusammen und es klappt wundervoll. Er hat auch in 2009, glaube ich, schon mal eine FSA gemacht. Also er ist dann nicht das erste Mal. Damals waren, glaube ich, um die 30.000 Teilnehmer dabei. Ja, ich sehe da keine Notwendigkeit zu handeln. Dürfte ich? Bitte? Genau, klar. Ja, bitte. Und 2010 und 2011 auch, aber das erstmal geschenkt. Genau. Ansonsten man muss versteht, ich sagen... Also ich verstehe ihn, dich verstehen die anderen ihn? Ja. Ja. Ich verstehe ihn auch gut. Dann liegt's an mir, Entschuldigung. Ansonsten muss ich sagen, dass sich heute bei mir auch der erste und der zweite Landesvorsitzende aus Bavü gemeldet hat und beide gesagt haben, dass das so, wie das da stattgefunden hat, auch nicht abgesprochen war mit dieser Art der Aufforderung und haben sich auch explizit nochmal dafür entschuldigt und auch gesagt, dass sie gegen dieses Votum waren. Das aber auch nur am Rande. Auch bei euren bisherigen Ausführungen danke. Ich könnte dazu jetzt einen längeren Beitrag halten. Ich glaube, es ist aber auch einfach faktisch nicht nötig. Ich würde gerne meine Arbeit machen, die ich in der Vergangenheit anderer Meinungen und meiner Meinung nach auch sehr gut getan habe und hoffe, dass wir eine großartige Freiheit statt Angst haben. Ja, vielen Dank. Gibt es dazu sonstige Meinungen aus dem Vorstand? Keine möchten sich, genau, da sind noch zwei Wortmeldungen oder zwei Menschen im Sprechenraum, der Lee Brinkmann und der Piratenschlumpf. Nehme ich erstmal den Lee Brinkmann dran. Ich habe das Vetorecht so verstanden, dass es nur für wichtige Entscheidungen ist und wir können jetzt eigentlich nicht anfangen, dass da an jedem einzelnen Beschluss oder jeder einzelnen Beauftragung da mit Vetos um uns zu werfen. Vielen Dank. Ja, sehe ich ganz genauso, sehr gut. Genau, der Schlumpf will auch was sagen. Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass hier die Beauftragung vom Christopher so ein bisschen instrumentalisiert wird, um so diesen innerparteilichen Kampf von diesen politischen Strömungen weiter anzuheizen und das so wie auf Twitter. Und Ich sehe im Moment auch irgendwie kein sachliches Problem, was da wirklich besteht in Berlin. Das muss eh vor Ort da oben gelöst und organisiert werden. Das muss jemand da vor Ort machen und die Leute müssen da vor Ort miteinander klarkommen. Und ja, weil ich so den Eindruck habe, der Christopher ist hier so ein bisschen Spielball in so einem ich scheiß wem anders vor die Hütte Spielchen, würde ich halt auch irgendwie, glaube ich, auch im weit entfernten Land NRW mich da lieber raushalten, was da in Berlin lokal passiert. Und deshalb bin ich auch nicht dafür, da bei so einer relativen Kleinigkeit, die jetzt politisch nicht große Wirkung hat, da ein Veto einzulegen. Nee, was Lennart sagt. Da hast du, ohne es gelesen zu haben, meine Meinung schön zusammengefasst. Ja, vielen Dank. Haben wir noch Meinungen? Der Andreas ist im Sprechenraum. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir hier teilweise einen Missbrauch von diesem Vetorecht gerade erleben. Es ist gerade neu, man muss sich damit noch einspielen. Und ich würde nicht anfangen, jetzt gerade an Personalgeschichten das zu verwenden, sondern eher an politischen Ausrichtungen. Lasst uns mal wieder Politik machen und nicht immer so viel über Personal reden, wird immer gesagt. Das ist jetzt hier wieder so ein Fall. Und diesmal wird sogar mit BUPO, GO Personal gemacht. Das ist totaler Quatsch. Ja, vielen Dank für deine Anmerkung und für die Anmerkung davor. Gibt's sonst noch Wortmeldungen? Ansonsten stimme ich jetzt darüber ab, ob wir uns diesem Veto anschließen oder nicht. Keine Wortmeldung, können wir da so eine kleine Ja, dafür, dagegen reinschreiben im Pad? Also, vielen Dank. Also, wir stimmen ab, ob wir uns dem Veto anschließen wollen. Das heißt, wenn ihr dafür seid, euch dem Veto anzuschließen, sagt ihr, ihr seid dafür. Wenn ihr dagegen seid, euch dem Veto anzuschließen, sagt ihr, ich bin dagegen. Oder wenn ihr sagt Enthaltung, dann enthaltet ihr euch. Ganz klug. Genau, deshalb stimme ich das jetzt ab. Christian, bist du dafür oder dagegen? Oder enthältst du dich? Veto gegen das Veto. Also dagegen. Jens? Ja, wie eben schon gesagt, dagegen. Daniel? Ich bin auch dagegen. Ich bin auch dagegen. Sasa? Ich enthalte mich. Claudia? Dagegen. Ja, Rabe? Dagegen. Steffi? Ich bin natürlich auch dagegen. Gut, der LAFU NRW wird sich demnach nicht den Vetos gegen die Beauftragung des Christophers anschließen. Du sagst was, aber wir hören dich nicht. Ich sagte, dann würde ich gern formell mal Danke sagen. Ach so, ja, bitteschön. Gut. Informell dann zurückgefragt, wofür? Mach deinen Job, wir freuen uns. Genau. Und dann haben wir noch auf der TO einen Punkt, den der Jürgen Hansen uns geschrieben hat, eine Stellungnahme zu Fraktionsbildung bzw. Beitritten zu Fraktionen in örtlichen Räten, weil, also in Gelsenkirchen gab es Unstimmigkeiten, die haben sich da so ein bisschen in die Haare gekriegt, wenn ich das richtig verstanden habe, über die Fraktionen, denen die beigetreten sind. Ich kann es mal, also ich weiß nicht, ob der Jürgen noch was dazu sagen will. Also ich weiß nicht, wie viel wir jetzt dazu sagen können als Vorstand. Also jetzt mal meine persönliche Meinung. Ich persönlich würde sagen, es gibt Unvereinbarkeitserklärungen der Partei mit bestimmten oder der Piraten mit bestimmten Parteien des rechten Spektrums. Da würde ich sagen, hätte ich was dagegen und ein ernsthaftes Problem damit, wenn sich Piraten einer solchen Fraktion oder mit einer solchen Partei eine Fraktion anschließen würden oder eine Fraktion damit machen würden. Dann gibt's kleinere Parteien, örtliche Gruppen, die teilweise ein sehr grenzwertiges Wahlprogramm haben, was nicht mit den Piraten übereinstimmt und zum Beispiel auch irgendwie rechtspopulistische Themen hat, wo ich sagen würde, oh, auch schwierig. Letztendlich, und da ist zum Beispiel die Linke genannt, gibt's ja diverse Piraten, die sich Fraktionen mit den Linken oder die sich linken Fraktionen angeschlossen haben oder mit denen halt Fraktionsgemeinschaften haben, etc. Also das ist für mich völlig dann eigentlich unkritisch. Also finde ich schwierig. Also ich würde sagen, außerdem denkt selbst, es gibt natürlich sehr große Unterschiede zwischen den Parteien in den verschiedenen Städten. Also ich kenne das hier im Kreis, kam man oder kommt man, da haben wir auch eine Fraktion in Hattingen mit der Linken. Woanders kommen Leute gut mit der FDP klar. Da gibt's halt Unterschiede. Aber denkt selbst. Was sagen der Rest dazu? So viel brauchst du gar nicht reden. Es ist halt eine ganz normale Partei. Sehe ich jetzt kein Problem. Und dass es vereinzelt lokal in jeder Partei oder wo immer Idioten gibt, ist ja auch nichts Neues, aber... Also jetzt mal ganz allgemein, du hast es zum Schluss gesagt, denkt selbst. Es sind Aufstellungsversammlungen gelaufen, es ist Verantwortung übertragen worden. Dieser Verantwortung muss man gerecht werden. Wir können von hier aus nicht sehen, wie die Leute da vor Ort sind. Nehmt diese Verantwortung wahr und entscheidet das bitteschön selber. Da es auch ein kommunales und kein Landesthema ist, macht halt eine KMV, ladet die Leute ein und stimmt bei euch ab. So, also dann soll die KMV darüber abstimmen, ob man so eine Fraktion gemeinsam aufmacht, ja oder nein. Aber wir als Landesvorstand haben uns da noch nicht einzumischen, was ihr auf kommunaler Ebene macht. Dass, wenn wir uns bei euch in die Kommunen einmischen, würdet ihr uns zu Recht eins aufs Maul geben. Also da gilt einfach das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Entscheidungen, die auf der untersten Ebene getroffen werden können, werden immer da getroffen. Ihr schafft das, ihr seid groß. Abgesehen davon sollt ihr die nicht heiraten, ihr sollt mit denen themenbezogen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist möglich. Ja, genau. Die Sache mit der KMV müssen wir ein Stückchen einschränken, weil natürlich die Mitglieder nicht daran gebunden sind an solche Entscheidungen, sondern das wäre natürlich ein Meinungsbild, aber dem nicht Folge zu leisten, wäre natürlich schon ein wenig fahrlässig. Das ist das eine. Das andere ist, wenn es dort zu einer Entscheidung kommt, die ihr so für euch nicht mittragen wollt, weil ihr meint, dass dort eine Kooperation ansteht mit einer Partei, die uns gedanklich so weit die gedanklich so weit von dem entfernt ist, was wir so möchten, dann haben wir ja solche Dinge durchaus in der Satzung stehen. Es gibt also da eine eben Nichtvereinbarkeit. Und das heißt, das kann man zur Not auch über das Schiedsgericht ausfechten lassen. Und solange das dann dort nicht entschieden ist, hält man sich dann schlicht und einfach zurück. Ja, denn die versuchen das Ganze dann mal möglichst neutral zu betrachten. Und da irgendwie Zoff zu veranstalten, würde ich sagen, bringt letztendlich niemandem der Beteiligten was. Sowas kann man auch ganz in Ruhe besprechen. Ja, genau. Ich sehe da noch den Schreibbekommen sprechen wollen. Ich habe kurz eine Frage. Habt ihr die Situation in Gelsenkirchen soweit auf dem Schirm? Wir haben die auf dem Schirm, wollen da aber jetzt auch, glaube ich, wollen wir da öffentlich drüber reden, wer sich da mit wem nicht grün ist? Ich glaube nicht, oder? Ich frage nicht wegen der Linkspartei, ich frage wegen Auf in Gelsenkirchen, die ich zumindest für Piraten wesentlich kritischer finde als die Linkspartei. Und ich sag mal, nach dem, was in Gelsenkirchen über die Mailingliste fliegt und was so in den letzten 12 Monaten in Gelsenkirchen passiert ist, ist der Hinweis, macht eine KMV zumindest mal witzig. Um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube, die meisten bei uns sind im Bilde. Okay. Ich glaube, der Nash möchte was machen. Der hat sich schon ganz aufgeregt geräuspert. Soll er sich nicht weiter räuspern, sondern etwas sagen? Er ist schon weg. Dann sage er nichts, sondern schweige zumindest jetzt gerade. Okay, ja, ich glaube, das müssen wir das weiter diskutieren oder was sagen. Also ich glaube, das mit Gelsenkirchen haben wir auf dem Schirm. Werden da sicherlich auch nochmal mit denen reden. Aber ich glaube, das ist jetzt kein wirklicher Punkt für die Vorstandssitzung, KV-Probleme zu diskutieren. Seht ihr das ähnlich? Ja, klar. Gut, hervorragend. Gibt es sonst noch irgendwas, was an Sonstigen gesagt werden muss? Weil sonst sind wir durch, zumindest mit dem Sonstigen. Und müssten nur noch einen nächsten Termin festlegen und hätten dann noch einen nicht öffentlichen Teil. Wie ich sehe, meldet sich gerade keiner. Gut, der nächste Termin. Jetzt ist die Frage, wollen wir jetzt wieder dann nächste Woche, um wieder in unserem alten zweiwöchentlichen Rhythmus zu sein, oder wollen wir jetzt wieder in 2 Wochen den Termin machen? Ich möchte wissen, ob jemand weiß, wie der Bufu sich entschieden hat, wann er seine Vorstandssitzung hat. Ich glaube nach wie vor donnerstags, auch 14-tägig. Und wenn wir jetzt in 14 Tagen die machen, überschneiden wir uns nicht. Das fände ich großartig, weil ich würde da gern, ich habe das ja auch schon mit dem einen oder anderen von euch besprochen, wirklich ein Zeichen setzen, dass wir nicht immer unsere Vorstandssitzung halten, wann der Bund die hat. Das macht so wieder dieses alles nur nicht mit dem Bund so ein bisschen warm und das ist ja eigentlich gar nicht so in unserem Interesse. Und ich möchte auch noch einen Schritt weitergehen, jetzt wo wir bei der Terminfindung sind, habe ich glatt vergessen, anzuregen, ich würde gern jemanden beauftragen aus unserem Vorstand, gern wechselnd, wer von uns dann in der Bundesvorstandssitzung tatsächlich auch verpflichtend anwesend ist und dann in der nächsten Landesvorstandssitzung einfach mal berichtet, was der Bufu so macht. Kurz. Jo, der MacGyver ist da unten? Ja, nächste Woche Donnerstag wäre genau ein Tag vor Antragsfrist für den LPT, nur so als Info. Okay. Du meinst, da sollten ja, wir noch aber... Da brauchen wir doch keine Landesvorstandssitzung für, oder? Nein, eigentlich nicht. Also abgesehen davon haben wir im jeweiligen Wechsel mit den Vorstandssitzungen ja auch die Landesvorstandssprechstunde. Da war eigentlich auch immer jemand da. Also ich war eigentlich, glaube ich, jetzt die letzten Male immer da. Wenn da Fragen sind oder so, kann man die auch darstellen. Auch wenn es keine Beschlüsse gefasst werden, die Beschlüsse kann man dann in den Umlauf schieben. Hervorragend. Ich glaube, wir müssen das auch gar nicht in epischer Breite jetzt weiter besprechen. Dann sagen wir, die nächste Vorstandssitzung ist in 2 Wochen. Das wäre dann der 24. Juli. Gell? Gut, kein Einwand. 24. Juli 2014, 2030 ist dann die nächste Vorstandssitzung des Lauf NRW. Das ist im Übrigen, bevor ich 3 Wochen in Urlaub fahre. Uiuiui. Und ich dann auch kein Internet habe. Der ist nicht genehmigt, der Urlaub. Sei dir gegönnt. Also ich gönn dir das und mach mal Pause vom Internet und mach einen schönen Urlaub. Also. So, und weil wir jetzt noch einen nicht öffentlichen Teil haben und ich voll autoritär bin, würde ich dann hiermit den öffentlichen Teil der Sitzung schließen und den nicht öffentlichen einläuten. Nach 5 Minuten Pause, wenn es geht. Ja, kriegen wir hin. Dann sage ich den Zuhörern noch einen wundervollen Abend und bis in 2 Wochen. Ja, ich bin wie angekündigt raus. Mir geht's gerade echt nicht gut. Dann komm gut zu liegen und gute Besserung. Gute Besserung. Danke, schönen Abend euch noch. Ciao. Ich danke allen fleißigen Zuhörern und verabschiede mich auch für heute. Bis bald. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.